Wir fangen mit Verspätung an, aber ihr kriegt ja mit, das ist hier ein Labor, die Translib, ein kommunistisches Labor. Und wir versuchen jetzt etwas, fast möchte man sagen, Einzigartiges auf der, im Lager der Linken und der revolutionär sich verstehenden Linken. Wenn ihr euch daran erinnert, dass, glaube ich, in der Jungle World von der letzten Nummer kein Sterbenswörtchen über die sogenannte Nelkenrevolution in Portugal zu finden war. Jedenfalls, ich habe keins gefunden. Ich hatte aber erwartet, dass sie ein großes Dossier machen und so. Dann sind wir neben irgendeinem Kongress von Literaturwissenschaftlern und staatstragenden Kräften in Saarbrücken, glaube ich, die einzigen, die im Moment mit dieser Gründlichkeit versuchen, die Geschichte vor 40 Jahren an diesem Punkt eines ganz marginalen, peripheren Landes, kann man sagen, einer Region in Europa, die schon längst sich abgehängt fühlte und auch abgehängt seit langem war, von seinem Kolonialreich dann auch lassen musste und in eine ganz tiefe Krise geraten war. Eine Krise, aus der sie nie herausgekommen wirklich sind. Und heute, was Schuldenkrise betrifft, Europäischen Haus, ist Portugal ja auch ein besonders gravierender Fall. Damit wollen wir uns aber jetzt vorrangig nicht beschäftigen. Darauf werden wir kommen. Deswegen wollen wir auch eine ganze Reihe mit allen Interessierten zu diesem Thema Revolution in Portugal machen. Und wir stoßen uns ab von dem Klischee der Nelkenrevolution. Dazu wäre auch noch vieles zu sagen. Und benutzen lieber den Ausdruck PREC, PREC. Das werden wir im Einzelnen jetzt begründen, wollen aber euch dazu einladen, diese Geschichte einer der radikalsten Revolutionsanläufe des Proletariats in Europa und natürlich auch des fortschrittlichen Bürgertums, diese permanente Revolution von einer bürgerlichen gegen den Faschismus gerichteten zu einer proletarischen, auf den Kommunismus hin zielenden Räterevolution hochzuholen, der völlig vergessen und verdrängt worden ist, und das zu erarbeiten in diesem frühen Sommer bis Juni. Wir haben auch einige Teilnehmer gewinnen können und Aktivisten, die dann im Juni kommen können, mit denen wir diskutieren können. Und vorher wollen wir noch einige Workshops machen. Aber als Einleitung gebe ich das Wort jetzt erstmal an dich. Also ich werde jetzt ein paar einleitende Worte über die ganze Veranstaltungsreihe, aber auch also über die heutige Veranstaltung also verlieren. In der Veranstaltungsreihe der Maulwurf und die Nelken, Krise und Revolution in Portugal von 1974 bis 2014, wollen wir uns aus Anlass des 40. Jahrestags der sogenannten Nelkenrevolution kritisch mit den Ereignissen in dieser Zeit auseinandersetzen. Dabei ist für uns der Ausdruck Nelkenrevolution schon problematisch, weil es sich bei dem Putsch der Armee am 25. April 1974 gegen das faschistische Regime nicht um eine grundlegende Umwälzung handelt, sondern dieser Umsturz noch in vielerlei Hinsicht in Kontinuität zum alten Regime stand. Wir wollen lieber, wie das auch in Portugal gemacht wird, vom Processo Revolucionario em Curso, auf Deutsch dem anhaltenden revolutionären Prozess, sprechen, der die Periode kennzeichnen soll, in der sich vom Putsch im April 1974 an bis Ende 1975 noch keine neue bürgerliche Ordnung konsolidieren konnte. In dieser Zeit gab es in Portugal eine revolutionäre Bewegung, die immer mehr an Dynamik gewann und sich immer eindeutiger auf die Aufhebung des bürgerlichen Eigentums als der Grundlage der kapitalistischen Gesellschaft richtete. Das heißt, auf die Aufhebung des privaten Eigentums der Klasse der Kapitalisten und Grundbesitzer an den gesellschaftlichen Produktions- und Lebensmitteln, das die Mehrzahl der wesentlich eigentumslosen Menschen dazu zwingt, ihre Arbeitskraft für Lohn zu verkaufen und für eine fremde Macht zu arbeiten. Eine Aufhebung dieser Form der Gesellschaft hin zu einer kommunistischen Produktionsweise, in der die Produzenten selbst die Mittel ihrer Produktion besitzen, diese bewusst planen und sich das Produkt ihrer Arbeit aneignen. Die ersten Schritte zu so einer gründlichen proletarischen Revolution wurden in Portugal in den Jahren 1974 und 75 bereits gegangen, indem sich die Arbeiterinnen in Räten organisierten und teilweise damit begannen, Betriebe und Ländereien zu besetzen und damit das bürgerliche Eigentumsprivileg radikal in Frage zu stellen. Diese revolutionäre Geschichte als eine Geschichte von Klassenkämpfen ist heute durch ein verkehrtes Bild der Geschichte, durch das Spektakel der Geschichte der sogenannten Nelkenrevolution verdeckt und verdrängt. das sollte mit der Gegenüberstellung des Maulwurfs und der Nelken im Titel der Veranstaltungsreihe angedeutet werden. Der Maulwurf wird von Karl Marx als Bild für das Proletariat und seine subversive Rolle in der bürgerlichen Gesellschaft verwendet. Seine unterirdische Wühlarbeit ist zunächst für den oberflächlichen Betrachter der Geschichte gar nicht sichtbar. Tatsächlich kann sie aber dazu führen, dass ein ganzes Gesellschaftsgebäude unterminiert und unterhöhlt wird und daraufhin zusammenstürzen muss. In Portugal können wir, wenn wir der Logik dieses Bildes weiterfolgen, den Maulwurf dabei sehen, wie er beginnt, seinen Kopf aus dem Untergrund zu heben und anfängt, offen und explizit mit Willen und Bewusstsein für seine eigenen Ziele zu kämpfen. Die herrschende Zunft der Historiker, die sich den offiziellen Standpunkt der Geschichte zu eigen macht, vertritt die Sieger der Geschichte, die immer noch herrschende Klasse, und kann diese subversive Wühlarbeit des Proletariats nur als Chaos deuten, weil für sie die einzig geltende gesellschaftliche Ordnung eben die bürgerliche Ordnung ist. Für sie stellt sich die Geschichte als Geschichte der großen Männer dar, im Fall Portugals als Geschichte der Militärs und Politiker. Die Offiziere, die im April 1974 den Putsch organisierten, haben Portugal dankbarerweise die Demokratie geschenkt und damit nach einigen lästigen Friktionen durch aufmüpfige Arbeiterinnen ins ewige Reich der Freiheit geführt. Die Nelken, die den Soldaten am Tag des Putsches in ihre Gewehre gesteckt werden, sind zum kitschigen Schmuck und Symbol dieser Geschichtslegende geworden. In Wirklichkeit war aber Folgendes der Fall. Die portugiesische Gesellschaft steckte schon mindestens seit Anfang der 70er Jahre in einer schweren Krise, aus der sie sich bei Fortführung der Kolonialkriege, die fast die Hälfte des Staatshaushaltes verschlungen haben, nicht mehr erholen konnte. Voraussetzung dafür, diesen Krieg zu beenden, war der Sturz der herrschenden Faschisten, die nicht bereit waren, an die Unabhängigkeitsbewegung in den Kolonien Konzessionen zu machen. Das haben auch irgendwann einige Vertreter des Regimes erkannt, die sich dann für eine politische Modernisierung des portugiesischen Staatsapparates aussprachen. Zugleich war die portugiesische Gesellschaft innerlich völlig zerrissen und von einer großen Welle von Klassenkämpfen gezeichnet. Der Ausbruch der vielen Streiks nach dem April 1974 ist eine Fortsetzung dieser Kämpfe, die bereits vorher begonnen haben. Viele Komitees der Arbeiterinnen existierten schon während der Zeit des Faschismus im Untergrund und mussten deshalb nach dem Putsch gar nicht neu gegründet werden, sondern zeigten sich einfach im Tageslicht der Geschichte. Die Klassenkämpfe hatten also ihre eigene Kontinuität, unabhängig von den Manövern der Politiker und Militärs, und ihre Niederlage Ende 1975 kann nur ein Aufschub sein, solange ihre gesellschaftliche Grundlage weiter besteht und für die ungeheure Mehrzahl der Menschen immer wieder zu katastrophalen Folgen führt. Dafür steht das Rhizom, das Wurzelwerk der Nelken, im Sinne ihrer wirklichen geschichtlichen Grundlage. Die hier kritisierte Vorstellung von Geschichte, verstanden als Resultat der Aktion bedeutender Männer, ist auch eine zutiefst patriarchale und sexistische. Und das trifft gerade auf Portugal und seine Tradition des Machismo zu, der leider auch den proletarischen Maulwurf geprägt hat, was ebenfalls in der Gegenüberstellung, in der Überschrift der Veranstaltungsreihe von der Maulwurf und die Nelken zum Ausdruck gebracht werden soll. Die Rolle der Frauen blieb meistens nur dekorativ und die Vorstöße gegen ihre Unterdrückung als Frauen wurden oft sogar vom männlichen Teil der Arbeiterinnen wieder zurückgedrängt. In der heutigen Veranstaltung soll durch Lesungen von Auszügen aus verschiedenen Büchern und Broschüren, unter anderem geschrieben, also oder alle geschrieben von Zeitzeuginnen und Teilnehmerinnen, ein erster Eindruck über diese beiden Komplexe ermöglicht werden, also über die subversive Tätigkeit des proletarischen Maulwurfs und die Rückständigkeit in Bezug auf die barbarische Herrschaft von Männern über Frauen. Vielleicht noch ein paar Worte über den Modus, wie wir das machen. Oh, ja. Der Verlauf des Abends ist so geplant. Wir wollen eine Annäherung versuchen in diese uns völlig fremde, entfremdete Welt Anfang der 70er Jahre am Rande Europas, die doch so aktuell ist. Und um die Aktualität und die Aktualisierung leisten zu können einer solchen verdrängten Revolution, wollen wir uns erstmal alle möglichen Eindrücke heranschaffen. die wir bildlich durch entsprechendes filmisches Material, Dokus, vorgesehen haben, dass wir sie hier einstreuen während des, der Vortragsblöcke. Der Lesungen sind diese Vortragsblöcke eher kommentierte Texte, wie eben gesagt wurde, von Teilnehmerinnen und sogenannten Zeitzeugen jener Revolution. Zum Teil aber auch spätere wissenschaftliche Auswertungen werden mal zitiert. Und dazwischen wollen wir einfach einen Eindruck vermitteln über bestimmte Clips und Sequenzen aus Filmen, soweit wir ihrer habhaft werden konnten. Wir wollten aber nicht, dass das Ganze in eine Folklore, 1. Mai-Folklore ausufert, etwa was die Lieder, die in Portugal damals eine sehr große Rolle spielten, betrifft, haben wir uns also davor gehütet, in diesen so einen gewissen Kitsch, Politkitsch abzugleiten, was sehr nahegelegen hätte, wenn man das sichtet. Wir wollen also lediglich drüben in der Tiefe des Bibliotheksflures. Die Bibliothek muss heute geschlossen bleiben. Wir haben nur ein Regal aufgebaut mit einiger Literatur über die Nelkenrevolution und über Portugal, dass man sich anschauen kann, indem man blättern kann. Vor allem die großartige Zeitschrift Tranvia ist so gut wie vollständig da und man kann sich da einen Eindruck verschaffen. Aber wir wollen da hinten auch ein bisschen um diese Hymne sozusagen, Grandola Villa Morena, die eine Schlüsselrolle sowohl bei dem Militärcoup der fortschrittlichen Offiziere am 25. April 1974 spielte, als auch bei der Revolution und auch heute bei der sich auf die Revolution beziehenden Opposition in Portugal. Diese Hymne, mit der haben wir uns ein bisschen auseinandergesetzt und da verschiedene Adaptationen wollen wir auch zugänglich machen. Gleichzeitig auch lange Filme zeigen. Dafür haben wir eine lange Filmnacht vorgesehen. Im Mai und Juni sind Filmveranstaltungen dazu geplant, wo man sich auch mit diesen Dokumentationen gründlich auseinandersetzen kann. Das Ganze soll also heute Abend nur eine impressionistische Annäherung geben. Aber gleichzeitig versuchen wir über diese Impressionen, auch bürgerliche Bilder, Klischeebilder über diese Revolution, sofort in eine Tiefenschärfe zu erreichen. Und das werdet ihr auch eben sehen. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt wie bei einem wissenschaftlichen Vortrag, dazu wäre das ja viel zu lang, jetzt sich so darauf zu konzentrieren, dass man alle Informationen, Fakten nun festhalten will. Die Sendung schneiden wir mit, sodass dann auch später andere daran teilhaben können, was die Informationen und das Gerüst, das Erzählte betrifft. Aber wir wollen, dass man einfach auf sich wirken lässt, dass wir auf uns wirken lassen, diese vielen Facetten und diese vielen Fragmente einer solchen verdrängten Revolution. Und das entspricht auch der Arbeitsweise als Labor, dass wir kollektiv versuchen, diese Eindrücke uns zu verschaffen, zu präsentieren hier. Und Diskussion wird heute Abend auch nicht geplant. Dafür sind Workshops und weitere Veranstaltungen, vor allem mit den Zeitzeugen Charles Reeve am 20. Juni und einem anderen wissenschaftlichen Aktivisten auch aus Portugal geplant. Da können wir uns ausführlich in Diskussionen um die Einschätzung streiten. Heute wollen wir das einfach nur rezeptiv auf uns wirken lassen alles. So war das eigentlich gedacht. Und diskutieren kann man sozusagen am Buffet oder rundherum oder in der Bibliothek. Das ist natürlich unbenommen. Ja, wir sind als Labor noch nicht so bekannt hier. Wir möchten, dass die Leute nicht an die Tafel sich setzen so sehr, sondern in die Küche kommen und mitkochen und diese Erarbeitung der Revolutionsgeschichte und der Revolutionstheorie in Bezug auf Aktualisierung mit uns zusammen leisten. Deswegen machen wir das auch alles gut, würde ich sagen, anonym, aber wir wollen keine Stars herausstellen und wollen, dass möglichst viele Leute sich an dieser Erarbeitung beteiligen, zum Beispiel indem sie Texte lesen. Wir haben einige gewinnen können, die sozusagen spontan hier Texte vortragen werden. Und dann deswegen ist das alles etwas holprig und wir kommen nicht so ganz stromlinienförmig jetzt mit all dem Geplanten so zurecht. Wir wollten noch einiges mehr hier aufhängen und das bleibt uns aber unbenommen, das in den weiteren Veranstaltungen zu machen. Und ich bitte zu beachten, dass wir Mitglieder gerne hätten für unseren Verein. Als eingetragener Verein ist das eine gute Sache, auch finanziell, wenn Leute diese Mitgliederbescheinigungen ausfüllen. Ich glaube, hinten am Tisch sind so kleine Mitgliederformulare, die kann man sich mal angucken. Und dann wäre es schön, man würde ein Mitglied oder ein Fördermitglied für einen lächerlich geringen Beitrag. Das bringt auch schon was für uns. Und andererseits eben vor allem aktiv sich reinhängen in diese Projekte. Das Selbstverständnis wurde jetzt schon bekannter. Das ist in dem Koalitionspapier, das hinten auch noch in Exemplaren der ersten Auflage sozusagen liegt, hier greifbar. Und man kann sich damit auseinandersetzen, auch auf den offenen Plena. Habe ich irgendwas vergessen, Wichtiges zu erwähnen? Dann wollen wir mal anfangen und lasst euch nicht verdrießen, dass es ein sehr langer Abend sein wird. Zwei Blöcke sind auf jeden Fall fällig. Wir versuchen, die einzuhalten. Bis ungefähr um 9 war geplant, jetzt sind wir eine halbe Stunde in Verzug, aber wir streben an bis um 9 zu einer Pause hin von einer Stunde den ersten Block zu bewältigen von Texten, nämlich über die proletarische Revolution als solche, at face value. Und der zweite Block wendet das Ganze dann mehr auf in das poetische Dimension der Literatur, die dann die Frage des Aufbruchs der Frauen, auch historisch als eine bestimmte Phase der Frauenbewegung, auch im Weltmaßstab, die sich in diesem schwachen Kettenglied Portugal, könnte man mit Lenin sagen, konzentriert hat, diese Rückständigkeit und zugleich der Aufbruch in die Moderne, was uns heute oftmals befremdend vorkommt, diese Phase der Frauenbewegung, wie sich geäußert hat. Und das wollen wir im zweiten Block ab 22 Uhr angehen. Und wir hoffen, dass wir damit so eine bestimmte Walpurgisnacht-Atmosphäre auch noch mit reinnehmen können. Wir haben diesen Tag hier gewählt für die Veranstaltung, um uns abzusetzen von dem Staatsfeiertag der Nelkenrevolution, der am letzten Wochenende, Freitag, Samstag stattgefunden hat. Und wir wollten den Tag der Gründung der portugiesischen Bewegung für die Befreiung der Frauen, MLM, portugiesisch kann ich das im Moment nicht aussprechen, machen wir aber nachher noch, das wollten wir als Anlass für diese Veranstaltung auswählen und deswegen ein bisschen am Vorabend des 1. Mai diese feministische Weltbewegung auch mit in die portugiesische Revolution hinein fokussieren. Soweit vielleicht. Okay, ich lese einen Ausschnitt aus Maren Zell. Wer hat die Macht in Portugal? Im großen Ganzen kann man sagen, dass sich der portugiesische Kapitalismus in den 60er Jahren Europa zuwendet. Ab 1962 fließt Fremdkapital ins Land. Die Profitspanne der Industrie nimmt beträchtlich zu, während die Landwirtschaft völlig stagniert. Die gesamte Landwirtschaft stellt nicht mehr als 15-18% des Nationalproduktes dar. Das ist ebenso viel wie ein einziger Industriesektor. Die traditionellen Branchen, die Textilbranche, entwickeln sich zurück. Dafür wachsen andere Industriezweige, wie zum Beispiel die Metallindustrie, Werften, Elektronik. Das geschieht mit Hilfe von Fremdkapital durch den Anschluss an multinationale Firmen. Aus dieser Umstrukturierung der Wirtschaft folgt eine tiefgreifende Veränderung der Zusammensetzung der Arbeiterklasse. 1969 bis 70 treten die Frauen, die vordem vor allem in der Nahrungsmittelbranche und im Textilbereich gearbeitet hatten, massenweise in die moderne Industrie ein. Der Unterschied zwischen qualifizierten und nicht qualifizierten Arbeitern wächst. In der Massenproduktion gewinnen nicht qualifizierte Arbeiter, Jugendliche und Frauen an Bedeutung. Die Emigration verändert völlig die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Der technologische Aufschwung der 60er Jahre reicht nicht aus, die fehlenden Arbeitskräfte zu ersetzen. Im Jahre 67 und 68 kommt es dann zur Rezession. Die Investitionen, die Produktion stagnieren. Den Arbeitern wird keinerlei Lohnerhöhung zugestanden. Im ganzen Land brechen Streiks aus. Bummelstreiks, versteckte Streiks, Sektorstreiks. Das Land steckt in einer Krise. Salazar erkrankt und muss seine Macht abgeben. Unter Marcelo Caetano versucht die Regierung, einen Liberalisierungsprozess einzuleiten, das heißt, ein Minimum von Mechanismen einzurichten, die den Arbeitskonflikt institutionalisieren. Für diese Liberalisierung sorgt eine Reihe von Technokraten in der Regierung. Für sie steht fest, dass der Kolonialkrieg mehr und mehr den Interessen der rückständigsten Fraktionen der Nationalökonomie dient, dass nur ein kapitalistisches Liberalisierungsprogramm die portugiesische Wirtschaft ankurbeln und den Arbeitskonflikt eindämmen kann. Denn nun beginnt sich die Arbeiterschaft autonom zu organisieren und wird nicht mehr von der bisherigen antikapitalistischen Bewegung kontrolliert. Der Regierungsplan schlägt fehl. Warum? Einmal zeigten das Jahr 67 und seine Folgen ganz allgemein das Ende des gewissermaßen mechanisch funktionierenden Kapitalismus an. In diesem Rezessionsklima konnte das portugiesische Kapital nicht hoffen, a. eine genügend große Profitspanne zu erreichen, um die Arbeiterforderungen auch nur teilweise befriedigen zu können, b. durch Investitionen einen qualitativen Sprung auf dem internationalen Markt zu schaffen oder doch wenigstens die Stellung zu halten, c. die Kriegskosten ohne eigenen Verzicht zahlen zu können. In Portugal, wie in anderen Ländern, entwickelt sich eine Klassenbewegung. Hinzu kommt eine Verschärfung der Repression. Das Caetano-Regime begreift rasch, dass es sich nicht leisten kann, den Hahn ein wenig aufzudrehen, ohne gleich eine völlige Überschwemmung fürchten zu müssen. Deshalb zieht es rasch vor, den Hahn wieder ganz zuzudrehen. Die Repression wird so grausam wie nie zuvor. Die Kommunistische Partei bleibt passiv. Dabei verliert sie rasch an Einfluss und muss später selbst terroristische Aktionen decken, um nicht völlig an Prestige zu verlieren. Entscheidend werden nun die Aktionen der progressiven Katholiken und der Marxisten-Leninisten gegen den Kolonialkrieg. Sie wagen in dieser Situation der Repression zu Demonstrationen aufzurufen, mit der Gewissheit, dafür mit Gefängnisstrafen büßen zu müssen. Aber sie gewinnen bei der Bevölkerung an Prestige und der Kolonialkrieg wird zum politischen Schandfleck Nummer eins. In den Jahren 1968 bis 70 war die Universität gewissermaßen ein befreites Gebiet. Die antiautoritäre Bewegung hatte auch auf Portugal übergegriffen und dort so an Bedeutung gewonnen, dass 1969 alle Studenten Lissabons sich weigerten, Examen abzulegen. Die französischen Situationisten hatten sehr großen Einfluss. Ein Universitätsblatt nannte sich Gegen die Arbeit, während zur gleichen Zeit in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich, aber vor allem auch wie in Westdeutschland, von der Universitätslinken die Arbeit wieder so weit glorifiziert wurde, dass Studenten in die Fabriken gingen. 1970 kann man auch eine allgemeine Sprachveränderung feststellen. In Schulen, Universitäten und auch in Fabriken werden Wörter wie Ausbeutung, Kapitalismus, Klassenkampf gebräuchlich. Selbstverständlich lag es im Interesse Caetanos und seiner Technokraten, die Universität zu liberalisieren. Die veraltete Universität Salazars produzierte nur autoritäre Kader, die den Ansprüchen der Wirtschaft und Industrie keineswegs gewachsen waren. Der damalige Bildungsminister stellt deshalb ein kapitalistisches Reformprogramm der Universitäten auf, das jedoch wegen des massiven Widerstands der Studenten nie realisiert werden konnte. Monatelang blieben die Universitäten geschlossen. Hinter dem Immobilismus des Salazar-Regimes machten sich schon alle Grundwidersprüche des Kapitals bemerkbar. Der Versuch, nun das Regime von oben her zu liberalisieren, musste fehlschlagen. Vor allem lässt sich die portugiesische Arbeiterklasse auf die vorgeschlagene Konfliktinstitutionalisierung nicht ein. Im gleichen Jahre 1970 versucht das Kapital immer mehr, die Regierung zu beeinflussen. Es schickt liberale Abgeordnete ins Regierungshaus. Diese werfen immer wieder das Problem der Kolonien und der Repression auf. Die CUF, das größte portugiesische Unternehmen, wie auch die anderen wichtigsten Industriezweige, konnten sich zwar dank des faschistischen Protektionismus entwickeln, nun aber kommen sie dank des internationalen Kapitals ohne den nationalen Schutz aus. Ja, er wird sogar zu einem Hindernis für weitreichendere Interessen. Ein Teil des Großkapitals wendet sich also gegen das Regime. Die Folgen davon sind Vertrauensschwund, Kapitalflucht, Riesenspekulationen, drohende Inflation, über die der Staat keinerlei Kontrolle hat. Niemand ist in der Lage, die Inflationsquote auch nur annähernd anzugeben. Der Konflikt von Arbeit und Kapital verschärft sich. Kurz, Portugal ist in einer Wirtschaftskrise, aus der die Regierung keinen Ausweg findet. Sie verwaltet das Chaos mit den Knüppeln der Repression. All das hat vor allem für die Kleinbourgeoisie katastrophale Folgen. Sie ist zwischen Unternehmer und Arbeiterschaft der dumme Verlierer. Denn wenn auch die Löhne der Arbeiter erhöht worden sind, die Einkommen der Kleinbürger sind seit Jahren gleich geblieben. Darauf reagierten sie mit Panik. Für einen faschistischen Putsch ist das die klassische Situation. In einem Land aber, in dem der Faschismus an der Macht ist, ist es die ideale Situation für eine progressive Veränderung. Die Kleinbourgeoisie schließt sich also der antifaschistischen Bewegung an, die ihren Ausdruck in der Offiziersbewegung findet. Die Offiziere sind kriegsmüde und die Befreiungsbewegung in den Kolonien hat sie vor Probleme gestellt, die sie nicht lösen können. Im eigenen Lande sind sie politisch völlig isoliert. Sie haben alle unangenehmen Seiten der portugiesischen Entwicklung abgekriegt. Vor Jahren noch konnte sich ein Offizier, wenn er aus Afrika heimkehrte, ein Haus auf portugiesischem Boden leisten. Durch die Spekulation ist das jetzt unmöglich geworden. Die materielle Entschädigung für einen fragwürdig gewordenen Krieg ist zu gering. Auch an Ruhm trägt der Kolonialkrieg nichts mehr ein. Die portugiesische Bevölkerung ist antikolonialistisch. Kein Offizier wagt sich mehr in Uniform auf die Straße, ohne von seinen Mitmenschen als Faschist oder Kolonialist beschimpft zu werden. Deshalb beginnen die Offiziere zu meutern und fordern zunächst eine Lohnerhöhung wie die Arbeiter und Angestellten. Und wie die Arbeiter und Angestellten werfen sie mit dieser materiellen Forderung gleichzeitig politische Probleme auf. Als die Regierung schließlich bereit ist, ihren Forderungen nachzukommen, ist es bereits zu spät. Die Bewegung hat ihre eigene Dynamik entwickelt. Der Kolonialkrieg ist in Frage gestellt. Auf dieser Basis verbindet sich die antifaschistische Bewegung mit den Parteien und Organisationen der traditionellen Opposition, nicht mit der Arbeiterbewegung. Auf der anderen Seite verbünden sich Spinola und die liberalen Abgeordneten, die für einen modernen nationalen und internationalen Kapitalismus eintreten. Der 25. April 1974 ist zwar weder von dieser modernistischen Fraktion befohlen, inszeniert oder bezahlt, doch dieser Putsch konnte nur erfolgreich enden dank dieser modernistischen Fraktion. Die Übergabe der Macht, und es handelt sich um eine friedliche Übergabe, aus den Händen Caetanos in die Hände Spinulas konnte nur deshalb geduldet werden, weil Spinola für das Großkapital eine Garantie darstellt. Das Großkapital hätte nie die Macht in den Händen von einer Anzahl unkontrollierbarer Offiziere gelassen. Spinola hingegen ist ein Mann, der mit dem alten Regime total kompromittiert ist. Ein Nazi, der in der blauen Division Spaniens auf Seiten Hitlers gekämpft hat. Es ist eher anzunehmen, dass sein 1972 veröffentlichtes Buch Portugal o Futuro, Portugal und die Zukunft, ihm von ausländischen Mächten diktiert wurde, als es für ein Zeichen von Gesinnungsveränderung hinzunehmen. Spinola war der Mann, der mit einem Umsturz erreichen konnte, was der Regierung Cayetanos 1969 bis 70 mit Reformplänen nicht gelang, was das Kapital aber forderte. Aber der 25. April bedeutet mehr als nur ein Händeschütteln zwischen Cayetano und Spinola. Niemand hatte vorausgesehen, dass das portugiesische Volk in so großem Ausmaße in die Ereignisse eingreifen und die Bewegung nach links verschieben würde. Die Bevölkerung drängt am 27. April zu Tausenden zu dem Gebäude der faschistischen Geheimpolizei, der PIDE, und fordert die Festnahme der faschistischen Agenten. Die Bevölkerung verlangt die Befreiung der politischen Gefangenen und die Pressefreiheit. Portugal befindet sich in einem Befreiungsrausch und die Offiziere und die Junta müssen ihre Versprechen einlösen, die Demokratie. Deshalb werden in den ersten Wochen überall demokratische Freiheiten erkämpft. Aber die sozialen Basiskonflikte bleiben die gleichen. Fast kann man sagen, dass die Offiziersbewegung und ihr demokratisches Programm dazu beiträgt, diese Basiskonflikte zu verschleiern. Zwischen einer Arbeiterklasse, die die Kraft hat, Forderungen zu stellen, und einem Kapitalismus, der sich bemüht, diesen Forderungen nachzukommen, aber nur so weit, als er sich neue Investitionen leisten und die kapitalistische Entwicklung vorwärts treiben kann. Das kann er aber nur, indem er die von den Kolonien abhängige, rückständige Fraktion des Kapitals zerschlägt. Anfang 1974 befindet sich Portugal in einem chaotischen Zustand. Der Schwarzmarkt blüht, jeder rettet sich, wie er kann. Das Land ist in einem Kriegszustand. Man kann sagen, dass letzten Endes der Kolonialkrieg die Metropole erreicht hat. Und in der Metropole Lissabon haben die Befreiungsbewegungen der Kolonialländer ihren Krieg gewonnen. Das Cayetano-Regime wollte eine Liberalisierung und einen modernen Staat. Der moderne Staat aber muss ein bestimmtes Gesellschaftskapital sicherstellen. Straßenbau, Gesundheitswesen, Wohnungen, Eisenbahnen sind ein Minimum. Der portugiesische Staat war dazu unfähig. Der Krieg fraß alles Nationalkapital auf. Um einen kapitalistischen Sprung zu schaffen, muss also Spinola mit dem Kolonialkrieg ein Ende machen. Andererseits muss er als NATO-Partner eine Politik führen, die die USA nicht verschreckt, die Angola auf keinen Fall verlieren wollen. Und im Landesinneren hat er es mit einer Arbeiterklasse zu tun, die sich nicht hundertprozentig von der kommunistischen Partei kontrollieren lässt. Eine erste Streikwelle zwischen dem 1. Mai und der Bildung der provisorischen Regierung erreicht etwa 7.000 Betriebe und gibt ein Beispiel für die Spontanität und Autonomie der portugiesischen Arbeiterklasse. Lohnforderungen und qualitative Forderungen werden gestellt, aber vor allem werden die Streikmotive von 1973 und den ersten Monaten von 1974 wieder aufgegriffen, so als sei inzwischen nichts geschehen oder als habe die Geschichte der Arbeiterklasse eine andere Kontinuität als die Geschichte der Machthaber. In einer Fabrik in Porto verlangen die streikenden Arbeiter in den ersten Maitagen die Bezahlung der Streiktage vom März. Nach den roten Nelken vom 1. Mai und der gefeierten Heimkehr von Sozialistenführer Soares und dem stalinistischen KP-Führer Cunhal ist Streik nun zur Parole geworden. Die Welt der Arbeit wird zum ersten Prüfstein der neuen Machthaber. Die Junta und die Offiziersbewegung sind gezwungen zu respektieren, was sie vereint. Deshalb werden Delegierte ernannt, die den Konflikt zwischen Arbeitern und Unternehmern beschwichtigen sollen. Sie werden in die Fabriken entsandt, um Verhandlungen in Gang zu setzen. Fast überall fordern die Arbeiter den Rücktritt der Direktoren und Lohnerhöhungen von 6.000 Escudos. Die Junta-Gesandten stehen vor der unmöglichen Mission, zu vereinen, was unvereinbar ist, die Arbeiter mit den Unternehmern. Ihre einzige Chance, die Brandleger von gestern sind die Brandlöscher von heute. Diese Streikwelle berechtigt und erzwingt den Eintritt der Kommunistischen Partei in die Regierung. Die stalinistische PCP bekommt 2 Ministerposten. Das Arbeits- und das Auswanderungsministerium. Von dem Augenblick an kontrolliert die PCP die Basis. Überall, wo sie kann, unterdrückt sie spontane Streiks. Ihre Parole? Um die nationale Wirtschaft zu retten, keine Unruhe. Die zweite Streikwelle im Juni umfasst nur 500 Betriebe. An vielen Orten aber behauptet sich die Arbeiterautonomie trotz der Befriedigungsmanöver der KP. So bei den Schreibmaschinenwerken Messer, in der Uhrenfabrik Timex, in mehreren Textilfabriken, bei den Fischern und den Angestellten des öffentlichen Dienstes. Die Absicht der PCP lässt sich leicht aufdecken. Sie will in der Zeit, in der sie an der Macht teilhat, ihre Organisation zu einer großen politischen Partei ausbauen. Unter dem Faschismus genoss sie zwar ein enormes Prestige, doch fehlte es an einer wirklichen Verankerung, wie die erste Streikwelle kurz nach der Befreiung zeigte. Nach dem 1. Mai hat sie 100.000 neue Mitglieder geworben. Die sozialdemokratische, sozialistische Partei des Mario Soares hingegen versucht ihre Existenz mit ihrer Teilnahme an der Regierung zu rechtfertigen. Sie gibt vor, links von der kommunistischen Partei zu stehen, verfügt aber über keinerlei Basis, es sei denn in intellektuellen Kreisen. Die PPD, die sogenannte Demokratische Volkspartei und dritte Komponente in der provisorischen Regierung, ist schlicht eine Unternehmerpartei. In zweimonatiger Zusammenarbeit in der Regierung haben sich diese Parteien gegenseitig völlig neutralisiert und waren noch nicht einmal in der Lage, das von der Offiziersbewegung vorgelegte Reformprogramm zu verwirklichen. Deshalb löst Spinola die Regierung Mitte Juli auf und gibt den jungen Offizieren ein größeres Gewicht. Was die extreme Linke angeht, sei sie maoistischer, trotzkistischer oder anarchosyndikalistischer Abstammung, so drückt sie zwar Bedürfnisse der Arbeiter aus, ist aber nicht die Arbeiterbewegung. Sie spricht sich ideologisch für Arbeiterautonomie aus, hat aber keine organische Verbindung zur Arbeiterklasse. Sie ist ziemlich unfähig, irgendwelche Impulse zu geben. Wie in anderen Ländern erfüllt sie die Aufgabe, in ihren Publikationen Verbindungen zwischen verschiedenen Produktionsbereichen herzustellen, Kontakte zu vermitteln und Informationen zu verbreiten. Auch wenn man alle linken Gruppen zusammennimmt, geben sie so aber noch lange nicht den Kern einer revolutionären Partei ab. Und Maren Sell zieht dann im Sommer 1974, wo der Text entstanden ist, das Fazit: In der aktuellen portugiesischen Lage mit einem hohen Niveau an Arbeiterautonomie kann keine Gruppe, keine Organisation und keine Partei diese Autonomie und Spontanität widerspiegeln. Wollte man heute die spontane Bewegung der Basis in einer Organisation kanalisieren, ihr einen einzigen politischen Ausdruck geben, wäre das ein Irrtum. Es gilt vielmehr, offen zu bleiben, die Basisinitiativen vervielfachen und sie vom Arbeitsbereich auf andere Bereiche wie die Gefängnisse, die Frauenbefreiung etc. auszudehnen. Diese Reichhaltigkeit kann in einer einzigen politischen Organisation nicht gewahrt bleiben, auch wenn deren Linie einigermaßen richtig wäre. Die Offiziersbewegung hat am 25. April ganz eindeutig eine auswegslose Situation deblockiert. Die wesentlichen Konflikte aber bleiben, da sie Klassenkonflikte sind. Die Offiziersbewegung als kleinbürgerliche Bewegung mit unterschiedlichen ideologischen Tendenzen hat mit dem Putsch ihre eigenen Interessen verteidigt. Die Interessen der Arbeiter kann sie nicht verteidigen. Es ist vielmehr die Arbeiterklasse selbst, die zu einem bestimmten Zeitpunkt von der fortschrittlichen Fraktion der Offiziere ein Bündnis fordern wird. Entscheidend bleibt die Freiheit an der Basis. Die Offiziersbewegung kann nicht vorgeben, für die Arbeiter eine sozialistische oder kommunistische Alternative darzustellen. Andererseits kann sie nicht fortfahren, die Demokratie hochzuhalten und dabei gleichzeitig Leute zu manipulieren. Denn sie manipuliert die öffentliche Meinung, indem sie alle Entscheidungen in geheimer Versammlung trifft und die ökonomischen Probleme nicht offen ausspricht, kurz nicht mit dem Volk. Ohne das Volk will sie dem portugiesischen Volk helfen. Manipuliert werden auch die Soldaten, die Basis der Armee, die gestern noch eingesetzt wurden, um faschistische Agenten festzunehmen und 3 Monate später auf linke, antikolonialistische Demonstranten schießen müssen. Für die Demokratie ist das ein recht sandiger Boden. Auch wenn die Offiziere morgen linke Initiativen ergreifen würden, so wären sie von der Masse des Volkes völlig isoliert und riskieren dazu einen Unternehmerstreik, eine Investitionsblockierung, was Arbeitslosigkeit zur Folge hätte. Die Arbeiter zögen dann vernünftige Unternehmer noch diesen idealistischen Draufgängern vor. Mit dem 25. April hat die Offiziersbewegung ihre Aufgabe erfüllt. Nun ist die Reihe an den Arbeitern, mit denen die Offiziere sich verbünden können. Andererseits können sie in der Armee für eine Demokratisierung sorgen. Es kann keine klassenunabhängige Offiziersbewegung geben. Und wenn es sie gibt, so wie der Befreiungsrausch vom 25. April Glauben machen konnte, dann dauert sie die Zeit von Nelkenblüten. Bericht von Marin Zell, die damals die Situation schildert, ungefähr im Sommer 1974, also nicht allzu lang nach dem Ausbruch der Revolution, die sie eben auf diese Weise einschätzt und vor allem die Vorgeschichte. Wir wollten jetzt, wenn das möglich ist, so einen kleinen Clip von der Erstürmung der Geheimpolizei des faschistischen Salazar-Regimes oder Caetano-Regimes unmittelbar nach dem Militärcoup einspielen. Vielleicht klappt das, um einen Eindruck zu geben von der Massenstimmung damals, im Aufbruch, der ein Regime, das morsch war und sich einfach nur reformieren wollte und elastizieren wollte, hinweg zu fegen begann. Jetzt hatten wir vorgesehen, einen Text vorzulesen, der die Entfaltung der Klassenkämpfe einfach beschreibt. Und zwar ist das ein Text von Tony Cliff, der manchen als sozusagen links- oder rätetrotzkistischer Theoretiker, wenn man so sagen kann, bekannt ist. Der behandelt die Revolution etwa zum Zeitpunkt kurz vor dem Rollback, also im Herbst 1975, über ein Jahr später, und hat in einer sehr schönen, faktenreichen Weise zusammengetragen, was unten passierte und nicht, was jetzt auf der Regierungs- und Militärjunta-Ebene passiert in erster Linie. Die Offensive. Die Masse der Arbeiter wartete nicht auf die provisorische Regierung, die Militärjunta oder auf die Arbeiterführer, um zu hören, was zu tun sei, sondern sie betraten selbst sofort und wirkungsvoll die Bühne der Geschichte. Der Zusammenbruch des Faschismus steigerte die Erwartungen. Revolutionen sind ungeduldig und die revolutionären Massen sind ungeduldig. Die Unterdrückten suchten nach radikalen Veränderungen des Lebens, nach erweiterten Horizonten. Revolutionen durchbrechen die Mauern zwischen partiellen ökonomischen Kämpfen und dem allgemeinen politischen Kampf. Jede Art des Kämpfens belegt die andere in wechselseitigem Verhältnis. Die Wochen und Monate nach dem 25. April 1974 bewiesen eindeutig, wie sehr diejenigen im Unrecht waren, die zwischen dem partiellen Kampf um ökonomische Reformen und dem politischen Kampf für die Revolution eine chinesische Mauer sehen, und wie sehr Rosa Luxemburg im Recht war, als sie zeigte, dass in einer revolutionären Periode der ökonomische Kampf in den politischen übergeht und umgekehrt. Nach dem 25. April 1974 war es die unmittelbare Aufgabe, sich von den Jahren der faschistischen Repressionen zu erholen und die Arbeiter zu vereinigen, die durch eine Unmenge von korporatistischen Gewerkschaften innerhalb der einzelnen Fabriken und eine Unmenge von Fabriken und Produktionseinheiten in der gesamten Industrie zersplittert waren. Die portugiesische Arbeiterklasse nahm die Aufgabe der Vereinigung in ihre eigenen Hände. In ganz Portugal wurden in den Fabriken Arbeiterkommissionen gewählt, um die Basiskämpfe anzuleiten, und zwar nicht nur auf lokaler Ebene, sondern auch für ganze Industriezweige innerhalb ganzer Monopole. In der Elektroindustrie ist ein Zusammenschluss gebildet worden, der Arbeiterdelegierte aller Elektrofirmen umfasst. Viele Fabriken und Teile der Arbeiterschaft stellen regelmäßig Zeitungen und Bulletins für die Basis her. In einigen Fällen, wie zum Beispiel in der Woll- und Textilindustrie, den Docks und der Stahlindustrie, werden für die Arbeiter ganzer Industriezweige Zeitungen herausgegeben. Die Basisorganisationen sind keine Alternativgewerkschaften, sondern werden von Delegierten gebildet, die in den Fabriken von der Gewerkschaftsbasis gewählt werden. Sie sollen eine Initiative, demokratische Führung innerhalb der Fabrik sein. Die Fabrikkommissionen koordinieren die Tageskämpfe und alle politischen Entscheidungen werden auf Massenversammlungen getroffen. Verhandlungen mit dem Management werden der Basis berichtet. Von Anfang an sind in den Arbeiterkommissionen politische und ökonomische Forderungen eng miteinander verbunden gewesen. Saneamento, Säuberung, bedeutete weit mehr als einfach die Geheimpolizisten hinter Schloss und Riegel zu bringen. Wirkungsvoll und vollständig durchgeführt heißt es im Grunde genommen, die Struktur des bürgerlichen Staates zerstören. Weil die alte Staatshierarchie die Kontrolle über jede Ebene des gesellschaftlichen Lebens, der Banken, Kirchen, Schulen, Universitäten, über das Büro- und Fabrikmanagement bedeutete, würde eine vollständige Saneamento die Zerstörung der gesamten gesellschaftlichen Hierarchie von den Aufsichtsräten bis hinunter zu den Meistern bedeuten. In den großen Gesellschaften, besonders in den multinationalen, gingen die ökonomischen Forderungen Hand in Hand mit den Kämpfen um die Säuberung aller Mitglieder des Managements oder der Verwaltung, die in irgendeiner Art und Weise mit dem faschistischen Regime verbunden waren. In einigen Fällen bedeutete dies die Entlassung aller. Allein im Mai 1974 befanden sich über 200.000 Arbeiter aus den Schlüsselsektoren der Textilindustrie, des Schiffbaus, des Verkehrswesens, des Hotelgewerbes und der Lebensmittelversorgung, der Elektroindustrie, der Post und der Banken im Streik für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen wie für Saneamento. In Lischnave streikten 8.400 Arbeiter und besetzten die Werften von Magioera und Rocha de Conde de Orbidos. Die Hauptforderungen waren ein Mindestlohn und die 40-Stunden-Woche. In der Textilindustrie beschlossen etwa 6.000 Arbeiter der Lanificios von Corvita, Tordosendo und Unais de Sara am 12. Mai in den Streik zu treten. Der Streik breitete sich auf mehrere Fabriken in Porto, Castanheira de Pera, Castelo Branco, Chebolais de Limar, Lissabon, Porto Alegre, Miradare und Arelar aus. Am 13. Mai begannen etwa 1600 Bergarbeiter in Panasqueira einen Streik. Die Forderungen waren ein Mindestlohn, kostenlose medizinische Versorgung, Entlassung aller mit dem faschistischen Regime verbundenen Personen und ein Monat Urlaub. Der Streik endete am 20. Mai damit, dass alle Arbeiterforderungen erfüllt wurden. Die Arbeiter von Firestone in Lissabon, Alcochete, Porto und Coimbra traten am 13. Mai in den Streik und besetzten die Fabriken. Sie verlangten die Säuberung der Verwaltung von Elementen, die mit dem faschistischen Regime verbunden waren. Am 20. Mai nahmen sie die Arbeit wieder auf. Gegen Ende Juni 1974 waren bedeutsame Fortschritte erzielt worden. Saneamento, obwohl in keiner Weise vollständig, hatte zum Resultat, dass die am meisten kompromittierten und bekanntesten rechten Leute aus den Ämtern, Zeitungen, Rundfunk- und Fernsehstationen, lokalen Regierungsstrukturen, Kirchen und Fabriken in ganz Portugal entfernt waren. Die konsequentesten und weitreichendsten Säuberungen wurden in denjenigen Fabriken vorgenommen, wo die Unterdrückung, die der Streikwelle vor dem Putsch gefolgt war, noch in frischer Erinnerung der Arbeiterklasse war. Für die multinationalen Konzerne bedeutete das Gesetz über die Einführung eines nationalen Mindestlohns durch die Regierung im Juni und die Radikalität, mit der die Arbeiterklasse für seine Durchsetzung kämpfte und mit der die Basisorganisationen sich entwickelten, das Ende der Ära der Überausbeutung billiger und unterdrückter Arbeitskräfte. Gesellschaften wie Plessey, Timex und ITT begannen, ihr Kapital ins Heimatland zurückzuschicken, versuchten, Teile ihrer Niederlassungen stillzulegen und sich zurückzuziehen. Viele der kleinen und mittleren Unternehmen gingen bankrott und schlossen oder wurden von ihren Eignern im Stich gelassen. Der Kampf gegen die Entlassung begann im Juli 1974. Im September 1975 gab es allein im industriellen Sektor 300.000 Arbeitslose. Die harten Bedingungen des portugiesischen Kapitalismus zwingen die Arbeiterklasse, sich weiterhin zu verteidigen. Viele Fabriken sind von den Arbeitern und Arbeiterkommissionen übernommen worden, die kurz nach dem 25. April 1974 gewählt wurden. Sie haben die Produktion wieder aufgenommen. Aber die Kapitalisten gaben ohne Kampf nicht auf. Sie versuchten, das Streikgesetz gegen die Arbeiter anzuwenden. In Eurofil, eine Firma, die Plastik, Fasern, Seile und Sacktuche herstellte und die zu 40% ungelernte Arbeiter beschäftigt, versuchte das Management, die Gesellschaft in den Bankrott zu steuern. Die Arbeiter besetzten die Fabrik und produzierten weiter. Sie haben die Kapitalisten ausgeschlossen und fordern die Verstaatlichung ohne Entschädigung, unter der Kontrolle der Arbeiter. In Tintura Portugalia, dem größten Farbenkonzern in Portugal, beantworteten die Kapitalisten die Liste von Arbeiterforderungen mit einer Liste von Entlassungen und einer Aussperrung. Die Arbeiter besetzten die Fabrik und begannen ein Work-in. Die Unternehmer, die geltend machten, dass das Unternehmen einer kritischen finanziellen Situation gegenüberstand, initiierten nichtsdestoweniger eine äußerst teure Verleumdungs- und Lügenkampagne gegen die Arbeiter in der nationalen Presse und im Rundfunk. Ihre Pläne wurden durch die Arbeiter der Rundfunkstation durchkreuzt, die die Kampagne boykottierten und stattdessen die Arbeiterversion des Kampfes sendeten. Eine neue Welle harter Kämpfe gegen Entlassungen überschwemmte Portugal seit Januar 1975. In den ersten 6 Wochen dieses Jahres gab es mehr als 250 Kämpfe um diese Frage. Streiks stellten nicht länger die Haupttaktik der Kämpfe dar. Stattdessen ist eine immer größer werdende Anzahl von Fabriken besetzt worden. Einige, wie die Nutripol-Supermarktkette, laufen unter Arbeiterkontrolle. Und in einer Reihe von Fällen haben die Arbeiter die Verstaatlichung gefordert. So in der CUF, ein ausgedehnter Mischkonzern, der jetzt verstaatlicht worden ist, und in der Nefil-Möbelfabrik, wo ein Sprecher der Arbeiterkommission die Taktik wie folgt erklärt. Wir hegen keinerlei Illusionen über eine Arbeiter-Selbstverwaltung im Kapitalismus. Wir benutzen sie als eine Waffe, als eine Notlösung. Wir begannen, die Fabriken zu verwalten, weil wir es tun mussten, um zu überleben, nachdem das Management die Fabrik am 27. Dezember im Stich gelassen hat. Wir denken, dass die Regierung die Firma verstaatlichen soll, unter Arbeiterkontrolle. Wir wollen keine falsche Nationalisierung, die nur den Bossen hilft. Jetzt wäre die nächste Frage in jener Entwicklung. Wie reagierten nun die Bourgeoisie und die Grundbesitzerklasse politisch und militärisch auf diese Explosion der proletarischen Kämpfe 1974? Wie sie ökonomisch reagierten, wurde bei Tony Cliff soeben schon angedeutet, sich einfach zurückzogen auch, zumal sich auch eine Bewegung der Landarbeiterinnen ankündigte, die sehr langsam gebremst, erst 1975 sich voll entfaltete, aber damals schon ankündigte. zur Besetzung von brachliegenden Ländereien, leerstehenden Gütern und von Latifundien überzugehen. Und diese Bewegung wurde also erstmal durch die hektisch aufgebaute Gewerkschaftsbürokratie, vor allem der Stalinisten, also der PCP und ihres Apparates, ihrer Regierungsinstanzen und so weiter, eher gebremst und von den sogenannten progressiven Militärs zunächst zurückgehalten. Jedenfalls ein Stau von Klassenkämpfen und Aneignungsnotwendigkeiten, der sich auch in einer Welle von Häuserbesetzungen in Stadt und Land gleich ab April, Mai 1974 zu lösen begonnen hatte. Und zusammengenommen das bürgerliche, private Klasseneigentum an den gesellschaftlichen Produktions- und Lebensmitteln radikal in Frage stellt. Gegen diese revolutionäre Herausforderung antwortet die Reaktion zunächst mit zwei erneuten Putschversuchen. Der erste konterrevolutionäre Vorstoß kam ab Juli 1974 und scheiterte dann endgültig am 28. September 1974. Diese Putschversuche, die ich jetzt erwähne, wir haben hier ganz knapp die Daten aufgelistet, wo auch in Schwarz dann die jeweiligen reaktionären Maßnahmen, Regierungsbildungen, Putschversuche und dergleichen. Und in Rot dann mehr die von unten wühlenden und dynamisierenden Events, aber nur die allerwichtigsten, damit man so vor Augen hat, die Organisationsabkürzungen und die Hauptdaten hier aufgehängt, wie so eine Wandzeitung aus den 70er Jahren, ein bisschen der Stil vielleicht. Und diese genauen Hergänge der Putschversuche, die nicht abrissen, weil sie in Portugal eben auch vom Militär aus eine, kann man sagen, wirklich sehr, sehr lange, mindestens bis ins 19. Jahrhundert zurückreichende Tradition haben, diese Pronunciamentos sozusagen. Und die kann man sich angucken, auch in dem ganzen Film, von dem eben ein Trailer gezeigt wurde, dann nachher im Filmteil drüben, so ungefähr gegen Mitternacht oder ab Mitternacht, oder auch bei unserem langen Film Nächten, die wir geplant haben. Das ist sehr drastisch, wie da die Vereitelung der Putschversuche immer so geschah, als hätten sie Marxens Devise auswendig gewusst, die Massen, die das vereitelten, die Arbeiterklasse konspiriert, so wie die Sonne gegen die Finsternis konspiriert. Also sie waren höchst demokratisch und manchmal direkt vor den laufenden Kameras, Fernsehkameras, vereitelt worden, während sie selbst höchst klandestin vorbereitet worden sind und auch vor der gesamten Parteienlandschaft der Linken, einschließlich der Kommunistischen Partei, meistens eher verdunkelt wurden und dann in letzter Minute erst ans Tageslicht kamen. Beide Putschversuche, der zweite und vorerst letzte, geschah am 11. März 1975. Die wurden noch einmal von dem Reformnazi oder Reformfaschisten Spinola geleitet und beide wurden jedes Mal von der in Panik geratenen Gesamtbourgeoisie eingefädelt und gedeckt, sowie von den regierenden Linksparteien der provisorischen Regierung, um die progressive Militärjunta überhaupt nicht rechtzeitig, was möglich gewesen wäre, in der Öffentlichkeit denunziert und abgeblockt. Sondern jedes Mal, ist das mit dem Mikrofon zu, bin ich zu nah am Mikrofon oder geht das so? Ich will nicht so brüllen. Also jedes Mal hat buchstäblich erst am Tage des Putschversuches selbst die Arbeiterklasse in eindrucksvoller autonomer Handlungsfähigkeit sozusagen von der Straße und den Betrieben aus die Situation erkannt und gewendet, den Putsch blitzschnell öffentlich gemacht und blockiert. So spannend die Einzelheiten der Putschvereitelungen durch das direkte, offene, spontane und total demokratisch autonom koordinierte Zusammenwirken der revolutionären Menschenmassen damals sind, dieses hier auch nur zu skizzieren würde, so spannend es ist, doch in seiner Kompliziertheit ermüden. Uns sollen hier allererst nur die Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Revolution und auf sozusagen den Aggregatzustand des Proletariats interessieren. Und dazu lassen wir jetzt zusammenfassend einen der anspruchsvollsten, extremistischsten und kritischsten von den teilnehmenden Beobachtern jener Revolution sprechen, den Situationisten Jaime Semprún. Er trifft seine Einschätzung der erstarkenden Autonomie des Proletariats unmittelbar zwischen den Rechtsputschversuchen, also im Januar, Februar 1975, aus der Perspektive unmittelbar nach dem April 1975, Ein Jahr also nach dem Beginn der Revolution, als die beiden Putschanläufe dann gescheitert waren und bei den Parlamentswahlen die stalinistische PCP schwerlich als Gefahr einer kommunistischen Machtergreifung wie bisher an die Wand gemalt werden konnte, weil sie starke Verluste hatte. Und während demgegenüber die Radikalisierung in Proletariat und Landarmut erst recht an Boden gewinnt und in den sogenannten heißen Sommer 1975 übergeht. In diesem immer turbulenteren Jahr der Klassenkämpfe ziehen sich die Kapitalisten ostentativ aus der portugiesischen Wirtschaft zurück und verlassen auch zunehmend ihre Villen und Landgüter und so weiter. Also eine Massenflucht sozusagen des Kapitals und auch der Bourgeoisie, Großgrundbesitzer. Damit einhergehend wird das Bild des Chaos, des ökonomischen Zusammenbruchs schlechthin in der Weltöffentlichkeit gezeichnet, wie es dem bürgerlichen Weltbild ohnehin entspricht, demzufolge es ohne Kapitalisten auch keine Produktion geben kann. In dieses zunehmende Vakuum sozusagen tritt nun, soweit die Betriebe eben nicht von den Produzierenden gleich selbst übernommen werden, was zunehmend geschieht, tritt dann automatisch staatssozialistische Übernahme der Banken, Versicherungen und anderer ökonomischer Schlüsselbereiche durch den Staat, was wiederum von den schmollenden Kapitalisten als Übergang in den Sozialismus denunziert wird. Demgegenüber stellt Jaime Semprún zunächst die Feststellung der wirklich entstehenden Produktionsverhältnisse vom Kopf auf die Füße, wenn ihm eingangs wichtig ist, darauf hinzuweisen, wie sagt er das, dass ein großer Teil Portugals dank der Fähigkeit nur zur Selbstorganisation der Arbeiter überhaupt lebt und auch die Armee da eine Rolle spielte bei der Aufrechterhaltung der Straßenverkehrsordnung sozusagen. Und wenn ein Land nicht mehr gegen die Arbeiter regiert werden kann, kann es bald nur noch von ihnen regiert werden oder in ihrem Namen. Aber dafür, dass die Repräsentation an die Stelle der Klasse tritt, bedarf es bei der Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge entwickeln, oder vielmehr das, was sie zum Tanzen zwingt, der offenen Repression. Die Klasse, die in sich die revolutionären Interessen der Gesellschaft konzentriert, findet unmittelbar in ihrer eigenen Lage den Inhalt und die Materie ihrer revolutionären Aktivität. Die Bekämpfung ihrer Feinde, die von den Erfordernissen des Kampfes bestimmten Entscheidungen und die Konsequenzen aus ihren Handlungen drängen sie dazu, weiterzugehen. Sie unternimmt keinerlei rein theoretische Untersuchung ihres eigenen Zwecks. Das Bedürfnis der Wahrheit, das ihre erste praktische Forderung ist, bringt sie direkt dahin, dass sie die Wahrheit ihrer Bedürfnisse kennt. Das Bewusstsein der Notwendigkeit, dass die Ökonomie in ihren Dienst stellen muss, gegen das falsche stalinistische Bewusstsein, das sie in den Dienst der Ökonomie stellen will. Nach dem Arbeitssonntag für die Volkswirtschaft schrieben Arbeiter der TAP am 27. Oktober: Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten derjenigen, die ausbeuten, interessieren die Arbeiter nicht. Wenn die kapitalistische Wirtschaft die Forderungen der Arbeiter nicht verkraften kann, ist das nur noch ein Grund, um für eine neue Gesellschaft zu kämpfen, in der wir selbst die Entscheidungsmacht über die gesamte Wirtschaft und das soziale Leben haben können. Vom Januar 1975 an beschleunigt sich die Bildung wirklicher Lager im Klassenkrieg. Die MFA bringt ein Gesetz ein, das die stalinistische Intersyndikale zur Einheitsgewerkschaft macht und das von der Regierung trotz der Opposition der Sozialisten angenommen wird. Jene müssen, wie jedes Mal vorher und danach, ihr Programm demokratischer Normalisierung zurücksetzen und murrend auf dem Weg zur Bürokratisierung folgen. Die Bewegung der Arbeiter hingegen, die bereits durch tausende einzelner Verbrechen hindurch spontan auf die Aufhebung der Ökonomie abzielte, gab sich seit Januar mit den Mitteln ihrer praktischen Vereinigung die Möglichkeit, ihre vereinte kritische Wahrheit zu kennen und sie offen gegen alle immer noch strittigen staatlichen Lösungen zu proklamieren. Wenn die Subversion, die alle Sektoren der portugiesischen Gesellschaft erschüttert hat, sie auch erst als getrennte Sektoren erschüttert hat, dann deshalb, weil das Proletariat hier wie überall seine autonome Kommunikation aus dem Nichts schaffen musste, um total den Boden der Totalität zu benutzen, den es bereits zum Schlachtfeld bestimmt hat. Aber dadurch, dass ihm das gelang, bewies es, dass seine Zeit seit dem 28. September, dem letzten Putschversuch von Spinola, nicht verloren war. Indem es jetzt unter seinen eigenen Farben und nicht zur Verteidigung der Linken in Erscheinung trat, richtete es an alle Mächte der Welt die schärfste Warnung, die sie seit dem wilden Generalstreik vom Mai 1968 in Frankreich bekommen haben. Am 7. Februar 1975 demonstrierten aufgrund des Aufrufs eines Komitees von Delegierten 38 Großunternehmen, dass aus denen gegen die Repressionen bei der THP hergestellten Verbindungen entstanden ist, über 50.000 Arbeiter und Arbeitslose in den Straßen Lissabons. Ihre Methoden zeigen klar, dass hier die Ordnung der Arbeiterautonomie auf dem Vormarsch ist, um die bürokratische und militärische Ordnung herauszufordern. Die Demonstration verläuft schweigend, die Spruchbänder enthalten nur die von dem Verteidigungskomitee der Betriebe beschlossenen Parolen. Die Selbstverteidigung der Demonstranten ist bestens organisiert. Und die Linksradikalen, die natürlich herbeigeeilt waren, im Glauben, disponible Arbeiter für sich einspannen zu können, wurden auf den ihnen angemessenen Platz verwiesen, an den Schluss des Zuges außerhalb des Ordnungsdienstes. Indem sie gegen Arbeitslosigkeit und die Anwesenheit von NATO-Truppen in Portugal demonstrierten und vor allem, indem sie sich offen über die PCP und die Intersyndikale und damit zugleich über die Regierung hinwegsetzten, die für die Zeit der NATO-Manöver jede Demonstration verboten hatte, schrien die Arbeiter unmittelbar und auf brutale, unüberhörbare, gewalttätige und ganz entschiedene Weise ihre Opposition gegen die bestehende Gesellschaft heraus. Ihre Offensive fing da an, wo die Arbeitskämpfe in Europa bisher aufgehört haben, bei dem Bewusstsein dessen, was das Wesen des Proletariats ist, sobald es sich als die Klasse wiederentdeckt, die totaler Feind jeder verselbstständigen Repräsentation ist und jeder Spezialisierung der Macht. Die Organisation selbst der Demonstration besaß diesen überlegenen Charakter, während sich alle anderen Bewegungen zunächst gegen die Unternehmer, den sichtbaren Feind, gerichtet hatten, wendete sich diese Bewegung auch sofort und ausdrücklich gegen den Bürokraten, den verborgenen Feind. Die Kommunistische Partei wurde beschuldigt, die Intersyndikale zu unterwandern, um ihre Kontrolle über die Arbeiterklasse auszudehnen. Das Gesetz über die Gewerkschaftsvereinigungen wurde von Rednern als den Interessen der Arbeiter entgegengesetzt bezeichnet. Da die Delegierten in den Betrieben nicht gewählt, sondern von der Gewerkschaftsführung ernannt werden, würden sie, so hieß es, handeln als Agenten einer bürokratischen Struktur, die die Interessen der Bourgeoisie verteidigt. Armeeangehörige, die das Gebäude des Arbeitsministeriums bewachten, beteiligten sich an der Demonstration. Mit erhobener Faust schrien sie zusammen mit den Demonstranten: Raus aus der NATO, es lebe die Arbeiterklasse, und Soldaten und Matrosen werden auch ausgebeutet. Wenn der Tag des 7. Februars genau das Richtige war, um die naiven Bewunderer der neuen portugiesischen Macht zur Verzweiflung zu bringen, dann auch deshalb, weil er nachdrücklicher als jemals zuvor nach den Unruhen vom Dezember zeigten, dass die Basis der Armee nicht von der MFA kontrolliert wurde. Aus den Hubschraubern, die niedrig über die Menge hinwegflogen, grüßten die Soldaten die Demonstranten mit erhobener Faust. Und noch mehr, als die Menge schließlich gegenüber dem Arbeitsministerium stand, das von den Soldaten des Copcon bewacht wurde und sich in Richtung auf sie vorwärts bewegte, drehten jene die Gewehrkolben nach oben und sich selbst in Richtung auf das Ministerium mit erhobener Faust. Die Internationale, die darauf alle anstimmten, hat nicht zum letzten Mal die Führer der MFA und der Parteien wie die Strategen des Pentagon und des Kremls um ihren Schlaf gebracht. Am Vorabend des 11. März hat die Macht an der Stärke der Arbeiter gesehen, dass sie nicht mehr in ihrer Ohnmacht zwischen verfügbaren Repressionsmodellen wählen konnte. Es wäre unnütz, das völlige Durcheinander von Intrigen und Verschwörungen entwirren zu wollen, das damals die Macht kennzeichnete. Um den Coup vom 11. März zu verstehen, genügt es zu sehen, dass in diesem Moment keine der vorhandenen politischen Kräfte noch ein Interesse daran hatte, die Entscheidung zu verschieben, als wollten sie schleunigst und endgültig. Die ausländische Hilfe, die sich Spinola zweifellos ausrechnete, vor allem nach dem internationalen Skandal als Folge der Unruhen in Porto und Setúbal, war von derselben Art, bereit, ihn mit allen Mitteln nach seinem Sieg zu unterstützen. Die Amerikaner landeten mit 6.000 Marinesoldaten in La Rota in Spanien und nicht in Lissabon. Die Massen haben den 11. März nicht gefeiert, wie sie den 25. April gefeiert haben. Und sie haben an ihm nicht teilgenommen, wie am 28. September. Sie haben vor der Kaserne des 1. Leichtartillerieregiments, das von den Fallschirmjägern angegriffen wurde, nur eingegriffen, um die Provokation zu entschärfen und die ersten Schüsse zu verhindern, im Einverständnis mit den Soldaten der Kaserne, die trotz der psychologischen Vorbereitung durch ein dreistündiges Bombardement aus der Luft nicht die Nerven verloren. Indem sie den Fallschirmjägern eine Diskussion vorschlugen, demonstrierten sie sofort ihre Überlegenheit und jene, indem sie auf den Vorschlag eingingen, ihre Unterlegenheit. Die Soldaten und alle, die herbeigeeilt waren, waren sich dessen bewusst, dass es vor allem die Bildung dieses Vorwandes zur Erstickung des sozialen Krieges und der Verwirrung eines politischen Krieges zwischen der Rechten und der Linken zu verhindern galt. In ihrem Interesse lag es, dass der Putsch sehr schnell scheiterte, so wie es im Interesse der Linken des Staates lag, dass er nicht zu schnell scheiterte, sondern dass ihm genügend Zeit bliebe, um einigen Schaden anzurichten. Wir wollten eigentlich hier an der Stelle Sequenzen aus dem, weil sich das bei Reimes und Brun um einen Situationisten handelt, wollten wir Sequenzen aus dem Film von Guy Debord, Refutation, genau aus dem Jahre 1975 einspielen. Aber das hat irgendwie technisch nicht geklappt, dass wir die jetzt zeigen könnten. Muss man anders, ich glaube, hinten kann man sie dann sehen, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dann gehen wir direkt, oder gibt's, ist was anderes vorgesehen, eine Sequenz gerade dazwischen? Sonst gehen wir direkt zu der Schilderung über. Man muss ja schauen, was der Chaim Semprun damit meint, genügend Zeit für die Herrschenden, um Schaden anzurichten. Zum einen die Militärdiktatur bis zum nächsten reaktionären Coup, der dann am 25. November 1975 tatsächlich endlich die ersehnte bürgerliche Ordnung einleiten konnte, also erfolgreich war. Bis zur Beendigung der drohenden Doppelherrschaft also, ein linkes, sozusagen linksdrapiertes, populistisch auftretendes Gewaltmonopol, Staatsmonopol einerseits aufzubauen. Das war dieser Zeitgewinn, der herausgeschunden werden sollte von der Reaktion. Und gleichzeitig andererseits eine parlamentarisch-bürgerliche Gewaltenteilung anzubahnen, die das Gewaltmonopol endlich direkt in die Hände der Repräsentation des Demos, des Wählervolkes in Gestalt der Parteien, also der bürgerlich-kapitalistischen Legislative und dann ihrer Gerichte und Exekutivorgane ausliefern würde. Und die sich auf eine wieder passiv ohnmächtige sogenannte schweigende Mehrheit, das heißt ein Wählervolk von mehrheitlich Eigentumslosen und Kleineigentümern berufen könnte, sich mit einer Stimmzettel-Akklamation würden die für die kapitalistischen Sachzwänge alle paar Jahre die Legitimation liefern. Darauf war vor allem die konstruktive Strategie der Sozialdemokratie, die nannte sich Sozialistische Partei, der Wahlgewinnerin vom April, einem Jahr nach dem Militärcoup, um Mário Soares und seinen Genosse, würde man es nennen wollen, Melo Antunes, den Kopf der sogenannten Gruppe der Neun, also ein Angehöriger der progressiven Militärjunta, angelegt. Die warteten auf ihre Gelegenheit zum Zuschlagen gegen die Linken in der Junta selber und schürten inzwischen massiv die Angst der Mittelklassen vor allem vor einem Versinken in Chaos und Bürgerkrieg. Schaden anzurichten, wie Jorge Semprún das nennt, war demgegenüber bei den sich schnell herausbildenden Selbstverwaltungsorganen des aktiv gewordenen Proletariats und der Landarmut, indem diese der autonomen Entscheidung, der eigenständigen, freien Kommunikation miteinander nach Möglichkeit beraubt wurden, die sie in der Entfaltung ihrer autonomen, räteähnlichen, vielfältigen, mannigfachen Selbstverwaltungsorgane so elementar brauchten. Und insbesondere durch die Übernahme von Radiostationen und Zeitungshäusern, wie die berühmten und berüchtigten sozusagen Fälle Radio Renascenza, das war ein Sender im Eigentum der katholischen Kirche, der enteignet wurde von der Belegschaft und selbst übernommen wurde und einer der besten Radiosender der proletarisch-revolutionären Bewegung wurde. Und Republika war eine Zeitschrift der Sozialdemokraten, eine Zeitung, wurde ebenfalls nach langen Kämpfen mit der Unternehmensleitung auch die Sache selbst verwaltet und auch zu einem Organ zeitweilig des revolutionären Proletariats in dieser Autonomie und eben nicht parteigebunden und schon gar nicht sozialdemokratisch. Da entzündeten sich die spektakulärsten Kämpfe daran, die wieder in die Hand zu bekommen und den Arbeitern zu entreißen. Wir lassen zu dieser ganzen Vielfalt der Entstehung von Selbstverwaltungsorganen, die räteähnliche Formen annahmen, zunehmend und auch dann zunehmend die Forderung stellten, sozusagen alle Macht den Räten, also eine Art Doppelherrschaft anbahnten. Im Sommer, im heißen Sommer 1975, wollen wir jetzt den Arbeiterbewegungsforscher Peter Robinson sprechen lassen, der selber während jener Jahre und danach in Portugal viele Interviews gemacht hat, also selbst auch Angehörige der Linken, glaube auch wieder der trotzkistische Flügel oder so, ist ja sehr nützlich, was sie machen. Und ausgewertet hat er diese Interviews dann jahrzehntelang mit beteiligten Arbeiterinnen von damals und von heute. Und er fasst diese Phase ungefähr im Jahre 210 in dem Aufsatz Arbeiterräte in Portugal 1974 bis 75 zusammen. Da wollen wir einfach uns vor Augen führen lassen in einem Text aus 2010, was da so passierte. Jeden Tag übernahmen in massivem Umfang Beschäftigte ihre Fabriken. Das Ausmaß der Fabrikbesetzungen erinnerte an Turin 1920, an Katalonien 1936 oder Frankreich 36 und 68. Die Besetzung von Land, Fabriken und von Häusern und Wohnungen zog viele Leute, die sonst ausgeschlossen gewesen wären, weil sie nicht in Fabriken arbeiteten, in die Selbstverwaltung. Es wurde erklärt, ein Golfplatz an der Algarve stehe nun allen offen, ausgenommen den Mitgliedern. Radio Renascença hängte ein Live-Mikrofon über die Straße, sodass bei jeder Demonstration oder Debatte diese Politik der Straße sofort live gesendet werden konnte. Nach einem Arbeitskampf übernahmen die Arbeitenden Republika in ihre Kontrolle und gaben die Zeitung im Namen der Bewegung der Volksmacht heraus. Das Statement der Beschäftigten vom 24. Mai erklärte: Republika gehört nunmehr keiner Partei mehr. Alle fortschrittlichen Parteien werden dieselbe Behandlung erfahren, die nur von der Wichtigkeit der Ereignisse abhängen soll. Doch dieser Akt beraubte die Sozialistische Partei ihrer wichtigsten Zeitung und führte zu vielen hitzigen Streitereien über das Recht zu veröffentlichen und die Freiheit der Rede. Dies hatte eine große Bedeutung, denn die Sozialistische Partei war bis zum 25. April verboten gewesen. Die Rückgabe von Republika und Renascença, wo Massendemonstrationen der MFA zwangen, ein Veto gegen die Regierungsentscheidung einzulegen, den Sender der Kirche zurückzugeben und den Arbeitern zu erlauben, die Kontrolle zu behalten, führte zum Rücktritt der Regierung. Dieser Rücktritt vom 10. Juli, dem Tag, an dem Republika wieder erschien, führte zur Bildung einer weiteren provisorischen Regierung, der fünften, unter Vorsitz von General Vasco González, der PCP nahestand. Sie bestand vorwiegend aus Kommunisten und Weggefährten. Dies war die erste Regierung, an der die Sozialistische Partei oder die konservative PPD nicht beteiligt waren. Die Soldaten und Offiziere etablierten direkte Beziehungen zu lokalen Bevölkerungen und bauten mit militärischer Ausrüstung Straßen und Brücken. Es war eine Zeit schneller Radikalisierung und Polarisierung. Das Comité de Luta de Setúbal, Kampfkomitee, wurde zum Beispiel in Reaktion auf den Versuch der 6. provisorischen Regierung vom 29. September, alle Radiosender, besonders aber Radio Renascença, zu schließen, gegründet. Zu diesem Zeitpunkt versuchten einige Volksversammlungen, ihre Organisationen wieder aufzubauen und weniger Rücksicht auf die inzwischen hoffnungslos gespaltene MFA zu nehmen. Es war kein Zufall, dass das Comité de Luta sich Kampfkomitee nannte und nicht Volksversammlung. Vertreter der Kasernen trafen sich in der Nacht vom 29. auf den 30. September mit solchen von Arbeiter- und Bewohnerkommissionen und brachten das auf den Weg, was als das fortgeschrittenste Beispiel eines Arbeiterrats in Westeuropa seit dem Zweiten Weltkrieg in die Geschichte eingehen sollte. Setúbal verfügte zusätzlich zu den 4.000 Arbeitern der Centaneve-Werft über einige Fabriken, die zu neu errichteten und kämpferischen Industrien gehörten. Vergleicht man Setúbal mit anderen portugiesischen Städten, dann gab es dort eine hohe Konzentration von Handarbeiterinnen. Das erste eigentliche Treffen fand am 6. Oktober 1975 statt und 500 Beschäftigte kamen. Es war das erste von 8 Treffen. Die Struktur, die bis zum 25. November aufrechterhalten wurde, bestand in wöchentlichen Treffen der Arbeiter- und Bewohnerkommissionen. Gewerkschaften und andere Organisationen der einfachen Bevölkerung hatten Rede, aber kein Stimmrecht. Die Treffen begannen um 9 oder um 9.30 Uhr abends und dauerten bis 1 Uhr morgens. Bei jeder Sitzung stellten die Mitglieder die Tagesordnung für das nächste Treffen zusammen. Die Beteiligung lag im Durchschnitt bei 300 bis 500 Personen, doch es gab auch kleinere Treffen und gemeinsame Treffen mit Gruppen wie dem Stadtrat. Von Beginn an legte man die Betonung auf die Notwendigkeit, die Arbeit auf die realen Probleme der Stadt und der Fabriken hin zu orientieren, wodurch die Einheit der Arbeitenden in der Praxis ermöglicht wurde. Nach Diskussionen über die nationalen Themen des Tages machte sich das Komitee daran, eine Reihe von praktischen Handlungen zu organisieren und zu koordinieren. Die Liste ist beeindruckend. Die erste größere Aktion war die Organisierung der größten Demonstration in Setúbal von Soldaten und der Bevölkerung seit dem 1. Mai, die schließlich am 16. Oktober stattfand. In einem Treffen am 13. Oktober stimmte das Komitee für die Unterstützung aller Übernahmen von Zeitungen durch die Beschäftigten. Mit der moralischen Unterstützung des Komitees sperrten die Arbeiter von Setubalense den Eigentümer ein und übernahmen die Zeitung am 21. Oktober selbst. Am folgenden Tag wurde das Zentrum für regionale Agrarreformen in Alcácer do Sol, durch eine Bombe zerstört. Landarbeiter besetzten ein anderes Haus in Alcácer do Sol und machten daraus ihr neues Zentrum. Die Unterstützung wurde vom Komitee koordiniert, das auch Zivilisten als Verstärkung hinschickte. Auch Soldaten kamen zu Hilfe und gaben Bürgern Gewehre. Für viele war die bedeutendste Errungenschaft die Verteilung von agrarischen Produkten durch ein Konsumentenkomitee, das aus gewählten Delegierten des Komitees bestand. Die Vitalität der Bewohnerorganisation war ein wichtiger Beitrag zum Leben des Komitees, und sie waren bereits dabei, alle leerstehenden alten und neuen Häuser zu besetzen. Es wurden Kriterien entwickelt, wie die Miete ans Einkommen gebunden werden sollte, wobei auch das Alter des Gebäudes, die Lage und die Größe der Familie und andere Kriterien einfließen sollten. Und die Miete sollte ans Kampfkomitee und nicht an den Landbesitzer bezahlt werden. Die von Anfang an vertretenen Einwohnerkommissionen waren Bairro de Lissoy, Vier Caminos, Matahildos und São Gabriel. Die folgenden Arbeiterkommissionen waren im Sekretariat vertreten: Centenave Werft 4000, Entreposto, eine Autofabrik 731, Cecil, eine Zementfabrik 1000, Sapec, chemische Produkte 949, Conservas Unitas, Fischkonserven, Bronces Tetebrochia, Bronzeverarbeitung. Eine der führenden Beteiligten, Isabel Guerra, sagte mir: Während die CTs in den Volksversammlungen willkommen waren, wurde ihre Stimmen in der Praxis durch die ganz unmittelbaren Probleme der Bevölkerung übertönt. Das geschah sogar im Comité de Luta de Setúbal. Das Komitee war eine Einheitsfront, die trotz politischer Differenzen durch die gemeinsamen Aktivitäten zusammengehalten wurde. Ich lernte, dass Leute, die zusammen diskutieren und lernen können, auch wenn sie politische Differenzen haben. Ich erinnere mich an eine politische Debatte, die eine von der PCP, der MES, UDP, LCI, PAP und der MRPP organisierten Demonstrationen vorausging. Es wurde entschieden, dass man sich konsensuell auf gemeinsame Parolen einigen sollte. Dazu wurde nicht abgestimmt. Man wollte diskutieren, bis man eine gemeinsame Lösung gefunden sei. Und so geschah es. Der 25. November 1975 und die Antwort von Setúbal. Es ist ziemlich unmöglich, die darauffolgenden Drehungen und Wendungen zu erklären. Die sogenannte amtierende Regierung konnte nicht amtieren, vor allem, weil sie sich nicht auf die Streitkräfte stützen konnte. Viele Einheiten, vielleicht die Mehrheit, hatten der Revolution Gehorsam geschworen und man konnte ihnen nicht trauen. Der revolutionäre Prozess wurde am 25. November von relativ kleinen Streitkräften von 200 Kommandos, die ausgesandt wurden, um eine Revolte von Fallschirmjägern auf 4 Luftbasen zu ersticken, brutal niedergeschlagen. Während dieses Tages brachen alle linken Einheiten in der Armee zusammen, was die Kommandos sehr überraschte, weil sie einen leichten Erfolg davontragen konnten. Real war die Ausmaß physischer Gewalt bescheiden. Hinter der Planung dieser militärischen Aktion standen die Gemäßigten der Sozialistischen Partei und die Offiziere der Gruppe 9 um Melo Antunes. Es war also kein Putsch der Rechten. Diese Offiziere hatten mit der konservativen Rechten direkt nichts zu schaffen. Sie waren alle bedeutende Mitglieder der MFA von Beginn an. Die Volksbewegung suchte nach einem von außen kommenden Feind, nicht einem aus der MFA oder aus dem Spektrum der politischen Linken. Die Alternativen schienen Sozialismus oder Barbarei zu sein. Die große Mehrheit der Linken dachte, dass es binnen weniger Monate zu heftigen bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den Klassen kommen würde. Der Kommandant der COPCON, Otello Serralfa de Carvalho, meinte: Was mich beunruhigt, ist die mögliche Chilenisierung von Portugal. Sie bauen Tötungsmaschinen auf, Maschinen der Repression. Damit können sie ein neues Chile schaffen. Mich treibt diese Angst um. Gerüchte über einen bevorstehenden Putsch waren endemisch und ein erschöpfendes Thema des politischen Lebens. Auch in Barreiro, von Lissabon aus gesehen, auf der anderen Mündungsseite des Tagus, läuteten die Bombeiros Voluntarios, die Freiwillige Feuerwehr, ihre Glocken bei jeder Andeutung eines Putsches. Und die Bevölkerung, die häufig in den Morgenstunden geweckt wurde, lief auf die Straße, um dort zu entdecken, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Wahrscheinlich hätten sich die Arbeiter und Soldaten einem konservativen Putsch physisch in den Weg gestellt. Die Gemäßigten um die Gruppe der Neuen erklärten, es werde ein Aufstand vorbereitet. Der gegen die Linke gerichtete Zug wurde damit gerechtfertigt, dass es die Linke selbst gewesen sei, die den Putsch vorbereitete. Diese Vorbereitungen waren weit weniger fortgeschritten, als die Gemäßigten und die Rechten anzunehmen beliebten. Doch es stimmt sicherlich, dass Teile der Linken mit dieser Vorstellung geliebäugelt hatten. Die Leute um Otello wollten einen kurzen Prozess. Oft sahen Teile der Linken das Militär als ihre Form des kurzen Prozesses. Die Kehrseite des Interesses am Militär war die Ablenkung, was den Gemäßigten in die Hände spielte. Aus Setúbal konnte man vernehmen, eine damit verbundene Schwäche war, dass die Probleme der Soldaten auf den Treffen nicht offen diskutiert wurden. Die PAP war mehr daran interessiert, diese auf eine mehr konspirative Weise zu behandeln. Am 25. November griffen Bauarbeiter zu den Bulldozern und versperrten die Straße nach Setúbal, sodass die Pagnas, die Wagen der Armee, nicht in die Stadt eindringen konnten. Sie machten den ersten Zug. Die Bauarbeiter kontaktierten das Komitee de Luta und riefen sie dazu auf, um die Stadt herum Barrikaden zu errichten. Das Komitee baute ein geheimes Radio auf, das ein paar Tage lang sendete. Das Rathaus wurde besetzt. Isabel Guerra sagte: Wir versuchen, die Organisationen zu kontaktieren, auch die Gewerkschaften und die kulturellen Vereinigungen. Wir riefen zu einer Demo außerhalb der Kasernen auf. Das Problem am 25. November war, dass weder die Gewerkschaften noch die von der PCP kontrollierten CTs ein Interesse daran hatten, sodass die Leute nicht mobilisierten. Im Regiment übernahmen die Soldaten von einem Hauptmann Waffen und kontrollierten die Lage, solange sie konnten. Der 25. November zeigte, dass das Komitee die Luther auch in Krisenzeiten funktionieren konnte. Aber das Problem des Komitees und auch der CTs lag darin, dass die Aktivistinnen in dieser Zeit meistens eine kämpfende Minderheit blieben. Diese Schwäche ist sehr bedeutsam, um die Offensive des 25. November verstehen zu können. Die Diskussionen, die im Komitee stattfanden, konnte man am Arbeitsplatz nicht führen. Es handelte sich um eine politische Diskussion einer Minderheit, der Intelligenz in der Arbeiterbewegung. Sogar bei den CTs Delegierten im Komitee handelte es sich um Leute, die zwar ehrlich und anerkannt waren, doch den Ideen des Komitee de Luther bereits offen gegenüberstanden. Die Aktivisten und Aktivistinnen im Komitee entschieden sich, keinen Aufstand zu wagen. Nicht, weil sie das nicht gekonnt hätten, sondern weil sie isoliert geblieben wären, weil es kein nationales Werkzeug von gleichgesinnten Organisationen gab. Der 25. November 1975 war ein Wendepunkt und der revolutionäre Prozess lief aus. Du hast Werkzeug gesagt, das heißt aber Netzwerk. Auch Werkzeug wäre ein gutes Wort für das, was die räteartigen Organisationen, die sich vor allem konzentriert haben in sogenannten Roten Setúbal, dieser Hafen, Werft, Stadt und Industriezentrum in Portugal. Was die da aufgebaut hatten, war Netzwerk und Werkzeug zugleich für eine solche Arbeiterautonomie. Und die Einschätzung, dass die jetzt nichts beschlossen, dem Militärcoup entgegenzusetzen, wirkungsvoll, ist eine bestimmte Einschätzung, der widerspricht zum Beispiel der Teilnehmer an der damaligen Revolution, den wir auch zu Gast haben werden, Charles Reeve, energisch und zitiert auch andere Stimmen, die wir gleich hören wollen, und gibt eine gänzlich andere Einschätzung für die, das Scheitern der doch so vielversprechenden und erstarkenden Revolutionsbewegung, die damals schon wirklich die Möglichkeit einer Doppelherrschaft und mehr artikuliert hatte. Bevor wir das hören, abschließend zu diesem ersten Block, möchten wir was einspielen, einen relativ legendären kleinen Dokumentationsfilm über dieses Rote Setúbal. Leider haben wir es nicht geschafft, das kann man im Rahmen unserer Erarbeitung dann auf den nächsten Workshops und für die nächsten Veranstaltungen, vielleicht macht das jemand oder wir kommen auch dazu, Untertitel zu erstellen, sodass man ungefähr mitbekommt, ich glaube, es ist französisch untertitelt, was die verhandeln. Aber die Atmosphäre dieses roten Setúbal, das wirklich sehr stark in Arbeiterhand war, wird dadurch spürbar. So, das war ein Eindruck aus der Atmosphäre dieser räteartigen Versammlungen, in denen die Arbeiter gerade hier in dem sogenannten Roten Setúbal die Sache selbst in die Hand nahmen. Und nun können wir hören, wie der Teilnehmer, der das Autorenpseudonym Charles Reeve hat und der hier bei uns zu Gast sein wird im Juni, die Sache einschätzte, unmittelbar nach dem erfolgreichen Putsch von November 25. November 1975, in Bezug auf die Kampfbereitschaft und die Kampffähigkeit gegen den Putsch. Dann lese ich das mal gerade selber. Eine Stimme, die er sprechen lässt, ist ein Arbeiter von Lisnave, dieser Firma, der Schiffswerft, der sagt, man kann sagen, dass wir während der kritischen Tage den Mangel an Information und die Desorientierung am stärksten empfunden haben. Als wir bei Lisnave von der Entwicklung der Aktion waren so ein paar Fallschirmjäger, ziemlich dumme Jungs, die da eine Meuterei gemacht hatten, die dann der Vorwand für diesen Offiziersputsch war. der die Revolution dann insgesamt abwirkte. Als wir von der Entwicklung dieser Aktion der Paras, dieser Fallschirmspringer, erfuhren, entfesselte sich eine breite Unterstützungsbewegung. Das konnte auch nicht anders sein. Alles, was den Klassenkampf und die sozialistische Revolution betrifft, betrifft unmittelbar die Arbeiterklasse. Darum waren auch alle Arbeiter bei Lisnave sofort bereit, mit der Waffe in der Hand auf die Straße zu gehen und an der Seite der Genossensoldaten der Lissabonner Einheiten zu kämpfen. Das ging so weit, dass die mit der kommunistischen Partei liierten Elemente nicht versuchten, die Vollversammlung vom 25. November zu manipulieren. Die Erregung war so stark, dass wir ohne etwas zu entscheiden auseinandergegangen sind und die Leute glaubten, am nächsten Tag wäre Streik und Generalmobilisation, wie es dann auch tatsächlich der Fall war. Viele Mitglieder der kommunistischen Partei sind übrigens gar nicht auf diese Vollversammlung gekommen. Das ist vielleicht der befremdendste Aspekt ihres Verhaltens. Was die Arbeiter dann demobilisiert hat, war der Mangel an Richtung und Führung der Kräfte, die immer behauptet haben, an der Seite der Arbeiter zu stehen. Als unsere Delegationen auf die Flottenbasis von Alfeite und in das Fort von Almada gegangen sind, um unsere Unterstützung anzubieten und Waffen verlangten, um unsere Klasse zu verteidigen, hat man uns geantwortet, ruhig zu bleiben, es wäre notwendig abzuwarten und so weiter. Tatsächlich hat es sich so verhalten, dass wir überhaupt nicht orientiert wurden und dass man keine Waffen an uns verteilte. Deshalb haben wir nichts unternehmen können, um die Kommandos daran zu hindern, ihren reaktionären Coup durchzuführen, indem sie die Einheiten zerschlugen, in denen die Soldaten sich ihrer Position als führende Klasse und Avantgarde im Kampf für den Sozialismus so sicher zu sein schienen. Wir wollten eingreifen, aber wir wussten nicht, was zu tun sei. Dieser Eindruck und die falschen Informationen, die fortwährend vom Radio übertragen wurden, haben uns desorientiert und uns jeder Schlagkraft beraubt. Einmal mehr ist die Arbeiterklasse getäuscht worden und ihre Feinde hatten freie Hand, die Bedingungen für unsere Ausbeutung und Unterdrückung zu restaurieren. Einer der Lisnave-Aktivisten, weitere Stimmen und aus dem Kampfkomitee von Setúbal kam folgender Bericht, den Charles Reeve zitiert. Was das Kampfkomitee von Setúbal betrifft, das 60 Arbeiterkommissionen und ebenso viele Stadtteilkommissionen regruppierte, so haben wir sofort eine Versammlung einberufen, auf der aber viele Gruppen nicht erschienen sind. Die von der kommunistischen Partei infiltrierten Gruppen waren in diesem Moment praktisch ohnmächtig. Trotzdem sind Tausende von Arbeitern gekommen, um zu erfahren, was zu tun sei. Und wir haben vorgeschlagen, uns vor der Kaserne zu versammeln, wo wir begannen, Waffen zu verlangen. Der Kommandant war abwesend und wir haben die ganze Nacht gewartet. Am nächsten Tag ist der Kommandant gekommen und hat eine Versammlung mit dem Sekretariat des Kampfkomitees und mit den Militärkommissionen des Regiments abgehalten. Die Arbeiter forderten Waffen, aber die Antwort war immer, nein, in der Nacht des 26. November sind immer mehr Leute gekommen. Am 27. sind wir nach Tantes gegangen, um uns über die Aufstände zu informieren. Zur gleichen Zeit sind in der Nacht des 27. Militärlastwagen mit Soldaten aus Estremoz in Setúbal angekommen. Sie sind zur Kaserne gefahren, die sich am Stadteingang befindet, haben draußen einige Runden gedreht und sind dann hineingefahren. Am nächsten Tag haben sie sich an die Arbeit gemacht, das heißt die Massen in Schach gehalten. Viele Verhaftungen sind vorgenommen worden, aber die Leute haben sich nicht einschüchtern lassen. Viele sind auf der Straße geblieben, ohne Angst vor Verhaftungen zu haben. Zusammenfassend kann man sagen, dass es eine starke Mobilisierung in einigen Fabriken und besonders bei Setnave, der Setnave-Werft, gab. Die meisten sind nach Lissabon oder Tanzes gegangen, nachdem sie die Nacht vor den Toren der Kasernen verbracht hatten. Die Kommunistische Partei und die MDP hatten ihre Basis auf ein Minimum reduziert und sie in ihrem jeweiligen Parteisitz zurückgehalten. Viele Arbeiter sind zur Kommunistischen Partei gegangen, um zu fragen, was zu tun sei. Man hat ihnen geantwortet, sie sollten nach Hause gehen und schlafen, weil sich nichts Besonderes ereignen würde. Noch eine Stimme, die Charles Reeve zitiert. Ein Matrose der Marinebasis von Alfeite Lissabon sagt, es war 11 Uhr abends und dem Delegierten dieser Basisorganisation der Militär, MFA, der Militärbewegung der progressiven Militärs in der Marine für die Matrosen, der auch von der kommunistischen Partei kontrolliert wurde. Dem Delegierten war es in der Militärbasis auf Haiti unmöglich, die Schiffsbesatzungen oder die Kaserne und so weiter zu kontrollieren. Alle wollten auf die Straße, um das Volk zu verteidigen. Wir übten Druck aus und bestanden darauf, hinauszugehen. Um 11 Uhr haben wir Befehl erhalten, uns zu bewaffnen. Wir haben uns bewaffnet, etwa 400 Männer. Und da waren auch etwa 2000 Arbeiter aus dem Gebiet von Almada, die bereit waren, für die Revolution ihr Leben zu riskieren. Ungefähr 2000 nette. Die Marineoffiziere, die Mitglieder des Revolutionsrates, alles Anhänger der sogenannten gonsalvistischen kommunistische Partei Tendenz in der Militärjunta, waren gegen diese Entscheidung, sich zu bewaffnen und die Militärbasis zu verlassen und behaupteten, dass man dabei wäre, die Krise durch Verhandlungen auf hoher Ebene zu lösen. So dass mag genügen an Stimmen von diesen proletarischen Aktivisten und Soldaten. Hier nun die Einschätzung von Charles Reef selbst. Ich wollte dazu, glaube ich, noch einen kurzen überleitenden Moment. Zuletzt Kommentar. Also, diese Einschätzung von Charles Reef wird also ziemlich anders sein als die etwas resignative, die wir vorher gehört hatten, gestützt auf solche Stimmen und teilnehmenden Beobachterinnen. Charles Reef war selbst hatte sich selbst durch Desertion der portugiesischen Armee entzogen während des Kolonialkrieges in den 60er Jahren und hat dann im Exil in Frankreich als junger Mann die Bewegung der Besetzungen, Fabrikbesetzungen im Mai 1968 mitbekommen und mitgemacht. Und nach dem 25. April 1974 ist er dann für 2 Jahre nach Portugal zurückgekehrt, also genau für diese Zeit der Revolution. Und er hat die, wie er es nannte, die portugiesische Erfahrung analysiert, als er dann nach dem Janusz-Coup von dem General Janusz am 25. November 1975 wieder ins Exil ging. Ich habe schon gesagt, dass wir Charles Reef für die Teilnahme an unserer 40-Jahrestagsreihe als Gast für den 20. Juni gewinnen konnten und können das dann alles genauer mit ihm befragen und diskutieren. Wir wollen jetzt unseren Überblick mit der Einschätzung der Grenze abschließen, der inneren Schranke der Revolution im damaligen Portugal, die trotz aller Dynamik des Parteibildungsprozesses des Proletariats und trotz der Ansätze bereits zu einer Doppelherrschaft, die eine revolutionäre, totaldemokratische, antistaatliche Diktatur des Proletariats über die Ausbeuterklassen nicht nur bereits forderte, das ist ja hier in so ein paar Daten festgehalten, großer Demonstrationen in jedem heißen Sommer, sondern auch ermöglichte. Stattdessen aber im entscheidenden Augenblick zur Lähmung und zur Ausschaltung führen konnte, durch diese Salamitaktik, welche die bürgerliche, zunächst noch im Namen des Sozialismus, des demokratischen Sozialismus auftretende sozialdemokratische Reaktion vor und nach dem November 1975 systematisch anwendete. Schließlich unterlag auch dieses so weit in seiner autonomen Macht entwickelte revolutionäre Proletariat der uns in Deutschland so wohlbekannten Figur des Genoske, nenne ich es mal. Wie konnte das geschehen? Also Charles Reef lässt, ja. Ist so stabil? Also, um die Reaktion der Arbeiter auf den Putsch vom 25. November zu verstehen, muss man von der Krise ihrer Basisorganisation, der berühmten Volksmacht, ausgehen. Ohne auf eine detaillierte Beschreibung ihrer Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte einzugehen, kann man feststellen, dass diese Organisation Ende 1975 einen langen Prozess der Bürokratisierung und Manipulation durch die politischen Gruppen durchgemacht haben. Am Anfang spontanes Produkt des Kampfes der Massen sind die Arbeiter- und Stadtteilkommissionen sehr schnell zum Ort der Auseinandersetzungen zwischen den politischen Gruppen geworden. Am 25. November finden sich die Arbeiter der Regionen, in denen die Kampfbereitschaft noch lebendig ist, besonders in der Industriezone von Lissabon, bar jeder autonomen Organisation und eigener Perspektiven. Genau diese Stagnation in der Bewegung der Organisation des Kampfes bewirkt, dass die Arbeiter wie auch die Soldaten die Auffassung akzeptieren, nach der der Ausweg aus der Sackgasse der Revolution die rein militärische Konfrontation ist. Welche Veränderungen der Konditionen ihrer Ausbeutung können sich die Arbeiter denn von derartigen militärischen Spielen erhoffen? Am 25. November finden die Arbeiter, die sich den Arbeiter- und Stadtteilkomitees mit Begeisterung angeschlossen hatten, weder Informationen noch Aktionsperspektiven. Tatsächlich waren die aktivsten Kämpfer Mitglieder politischer Gruppen. Diese befanden sich im Sitz ihrer jeweiligen Organisation. Und ohne sie funktionierten die Arbeiter- und Stadtteilkommissionen nicht mehr. Es bestanden keine Verbindungen mehr zwischen ihnen. Der Masse der Arbeiter blieb darum nichts anderes übrig, als nach Hause zu gehen oder sich ratlos vor den Toren der Kasernen zu versammeln. Aus dieser Sicht hebt der 25. November auch die Inexistenz einer Basisbewegung hervor. Die berühmte Volksmacht ist tot. Die wenigen Male, bei denen die Arbeiter mobilisiert und manchmal auch bewaffnet wurden, waren sie es als Mitglieder des Ordnungsdienstes ihrer jeweiligen Partei. Ohne autonome Organisation, ohne Bewegung und eigene Perspektiven haben sich die Arbeiter natürlich denen zugewandt, die sich seit Monaten als ihre Retter präsentierten. Den progressiven Militärs, den Vereinigte Soldaten werden siegen. Als Enthüllung der Konfusion unter den Arbeitern ist der Widerspruch anzusehen, der sich bei den militanten Arbeitern manifestiert, die die Arbeiterklasse weiterhin als führende Klasse der Revolution betrachten und gleichzeitig von den progressiven Militärs eine Führung verlangen. Trotz der schwachen Mobilisation der Arbeiter vor den Kasernen bestand zwischen den radikalen Arbeitern einerseits und den linken Militärs und politischen Gruppen andererseits eine unüberbrückbare Kluft. Während die revolutionären Arbeiter sich bewaffnen wollten, um ihre Klasse zu verteidigen, strebten die linken Militärs und politischen Gruppen eine Veränderung in den Machtstrukturen an. Die Weigerung der progressiven Militärs, die Arbeiter zu bewaffnen, die sich vor den Kasernen versammelt hatten, erklärt sich zum Teil durch das Wissen um diese Tatsache und die Angst, die Bewegung nicht mehr in den Zügeln halten zu können. Die Arbeiter wandten sich in einem tragischen Moment der Schwäche und Unterworfenheit an die Soldaten und besonders an die Offiziere mit der Illusion, der Kommandant einer Truppe könne Arbeiter bewaffnen, die bereit waren zu kämpfen. Welch ein Unterschied zur Haltung der katalonischen Arbeiter, die 1936 die Kasernen von Barcelona mit Gewalt nahmen, die Faschisten schlugen und der sozialen Revolution den Weg bahnten. Freilich handelt es sich in diesem Fall um den Anfang eines Arbeiteraufstandes, während wir heute in Portugal am Ende reformistischer Illusionen angelangt sind, nämlich dem Glauben, dass eine militärische Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus den Mangel an Organisation und kollektiver Aktion der Arbeiter ersetzen könne. Das ist für Charles Reef schließlich die Sackgasse, in die die portugiesische Revolution geraten ist. Jetzt wieder Zitat. Die militärische Auseinandersetzung war in einem solchen Ausmaß als grundlegend angesehen worden, wie militärischer und politischer Apparat identisch wurden. Die Auseinandersetzungen der Klassen beschränkten sich somit auch auf rein militärische Beziehungen. Aus dieser Sicht haben die linken Organisationen nicht nur die Macht, die Berufskader in der militärischen Institution unterschätzt, sondern auch die militärische Struktur selbst akzeptiert und legitimiert, ohne die ihre progressiven Offiziere keine Offiziere mehr gewesen wären. Und somit auch ihre Militanten, die als Kader und Unteroffiziere engagiert waren, keine Rolle mehr gespielt hätten. All diese eingesetzte Energie, dieser ganze verschwendete militärische Eifer hat sich letztlich in Portugal gegen diese linken Gruppen selbst gewendet. Die militärische Institution ist zurückerobert worden, das Kontingent demobilisiert, einige Arrestationen wurden vorgenommen und nichts bleibt mehr übrig. Die Zeitschrift Combate resümiert: Die Ereignisse während des Belagerungszustands haben gezeigt, zunächst die Unfähigkeit der Regimenter einer professionellen Armee, sich in ein revolutionäres Element zu verwandeln. Die Disziplin, die Hierarchien, der Mangel an Initiative der Soldaten, das Kasernenleben und die daraus folgende Entfremdung der Soldaten von den Arbeitern, das alles hat bewirkt, dass die progressiven Soldaten passiv blieben und von den opportunistischen Offizieren, die sich in staatskapitalistische Streitigkeiten verrannt hatten, entrechtet werden konnten und leicht besiegbar waren. Wir wollen nicht abstreiten, dass es progressive Soldaten gibt. Es gibt sogar sehr viele. Nicht nur, dass die Soldaten, bevor sie die Uniform anzogen, Arbeiter waren. Die Armee ist auch ein Reservat praktisch kostenloser Arbeitskräfte. Und das ist ein Aspekt, den die Staatskapitalisten immer maximal entwickeln. Aber die militärische Struktur trennt die Soldaten vom Rest der Arbeiter. Und darum behaupten wir, dass, wenn die Soldaten in die militärische Struktur integriert bleiben, ihre Progressivität uninteressant ist. Der Weg zum Kommunismus muss über die Zerschlagung der Armee und die Bildung von Arbeitermilizen führen, und zwar bewaffnete Arbeiter auf der Basis von Produktions- und Wohneinheiten. Es ist für einen konsequenten Revolutionär nach den Aufständen, die unlängst stattgefunden haben, unmöglich, das zu übersehen. Der Beweis dafür, dass die Offiziere, die progressiv genannt wurden, nichts weiter als einfache Elemente einer Fraktion der herrschenden Klasse waren, ist, dass der größte Teil der Waffen, die in den Kasernen genommen wurden, nicht an die Arbeiter in den Fabriken und an die besetzten Besitzungen geliefert worden sind, sondern im Gegenteil an die politischen Parteien und Gruppen, die sie letztlich dazu benutzten, wechselseitig ihre jeweiligen Positionen zu verstärken, ihre Waffen gut zu verstecken und den Kasernengeist auszuprägen. Deshalb war es auch unmöglich für die Arbeiter, mit der Waffe in der Hand von den Kämpfen der herrschenden Klasse untereinander zu profitieren. Selbst unter Anerkennung spezifischer Situationen müssen wir uns die Frage stellen, ob die Armee prinzipiell im Dienste der Revolution stehen kann. Ja, das wäre der Schluss, den Klaas zieht. Ist das hier auch noch? Oder nur das? Können wir eigentlich weglassen, das ist so ausführlich jetzt. Gut, also die Lehre, die große Lehre der portugiesischen Erfahrung scheint klar zu sein. Wenn wir die internen Grenzen, die Funktionsfähigkeit des militärischen Apparates akzeptieren und auf seine interne Transformation hinarbeiten und für ihre Benutzung kämpfen, statt ihre Destruktion einzuleiten, so müssen wir zwangsläufig von denen geschlagen werden, die, wenig zahlreich, aber geschlossen die Regeln akzeptieren, nach denen die militärische Institution funktioniert. Als Beweis dafür gilt, dass trotz mehr als einjähriger massiver Agitation in den Streitkräften die Basisorganisation der Soldaten und deren Institutionen niemals eine bedeutende Rolle gespielt oder eine Kontrolle auf das Räderwerk der Maschine ausgeübt haben, sondern im Gegenteil dazu führten, den Mangel an Initiative und den Glauben an die gute Armee der progressiven Offiziere unter den Soldaten zu verstärken. Als vorläufige Abrundung jetzt dieses Blocks über die Bewegung des Proletariats, über die Landarmut können wir diesmal noch nichts sagen. Näher, das wird einer eigenen Veranstaltung vorbehalten sein am Ende Juni, auch mit viel Film. Dass nun die Soldaten insbesondere oder die Arbeiter in Uniform, wie sie auch gern genannt wurden, dort im Grunde genauso düpiert und geprellt dastehen, nach dieser ganzen ungeheuren Anstrengung und Bewegung, mehr oder weniger wie am Anfang. Sie wurden dann sozusagen in die Kasernen zurückgeschickt oder sie wurden wieder an ihre Stelle gewiesen und die Arbeiter mussten wieder, wie das bei diesen Rollbacks schon, wie man das schon kannte von der Bewegung der Besetzungen in Frankreich 1968, mussten dann eben wieder sozusagen in die sich trollen und wieder in die Fabriken unter dem Kommando des Kapitals zurückgehen. So auch hier, so scheint also nach 20 Monaten Revolution die erträumte Einheit von Arbeiter und Soldaten, von Revolutionär und Militär am vorläufigen Ende der Nelkenrevolution wieder da, wo sie als militärische Verschwörung angefangen hatte. Wenn wir jetzt die Drehung in die Innensicht, in die individuelle Sicht dieser Menschen, die wir aus der Masse, die bisher aufgetreten ist, der revolutionären Masse jetzt herauslösen als ohnmächtige, vereinzelte Individuen wieder, die sie zunehmend gemacht wurden. Also die Figur des geprellten, kaputtgegangenen, heldischen Protagonisten des alten Portugal, den der heute sehr berühmte Schriftsteller Lobo Antunes in seinem Roman 4 Jahre nach dem Ende dieser Revolution beschrieben hat unter dem Titel Uschkusch de Judas, das heißt wörtlich am Arsch der Welt oder gearscht, verraten und verkauft oder sowas. Und im Deutschen wurde der Titel vornehm mit der Kuss des Judas übersetzt, übertragen. Wenn wir an dieser Stelle der Bestandsaufnahme also uns wenden aus der euphorischen Phase in die Kehrseite und auf die Schattenseite der Revolution des Proletariats in Portugal, wenn wir uns im Augenblick der Wahrheit vor ihm selbst erschrecken lassen angesichts der selbstgestellten ungeheuerlichen Aufgabe, die das Proletariat als Teil seiner grausam gründlichen Selbstkritik sich selbst ins Gesicht sieht, dann scheint uns der Protagonist von Lobo Antunes gerade am geeignetsten, um uns für den zweiten Teil des Abends von dieser Gestalt abzustoßen. Es ist die Gestalt des vom überkommenen System und von seinem Kolonialkrieg, seiner militärischen Fixierung geprägten und beschädigten, gelähmten Mannes. In diesem, seinem ersten Roman, mit dem Lobo Antunes ein aufsehenerregender Durchbruch zur Aufhebung der Vergangenheitsverdrängung des Kolonialkrieges in Portugal gelang, einige Jahre nach dem Ende dieser Revolution. Da ist jedes Mal der Ich-Erzähler ein Militärarzt und als Militärarzt wie Lobo Antunes einst selbst in Angola gewesen. Ich würde aber empfehlen, dass wir das jetzt für die Zeit nach der Pause uns aufspannen. Es war jetzt für die Pause gedacht, diese Wendung jetzt und dann diese eigentliche auf die Aufbruchsbewegung der Frauen in Portugal gerichtete Block dann danach. Aber ich denke, es zeigen sich Ermüdungserscheinungen und es reicht jetzt und wir lassen es entweder dann weg oder wir machen es danach, wenn dann noch welche teilnehmen wollen. Das heißt also, jetzt erstmal eine Stunde Pause hatten wir vorgesehen. Und man kann sich dann tummeln und kann auch Filme gucken und alles, was wir hier so erschließen und erschlossen haben, kann essen. Und wenn wir uns danach versammeln und langsam auf diesen Walpurgisnacht-Charakter zugehen wollen, dann würde ich empfehlen, dass wir es damit jetzt erstmal abrunden. Erfahrung der Individuen, der ganzen Gesellschaft konzentriert hat und versucht hat, durch ihre Bildlichkeit auszudrücken und als, wie Lukács mal sagt, die Kunst als Gedächtnis der Menschheit, etwas pathetisch die Formel, aber sie stimmt, dieses Gedächtnis an die Hoffnungen und an die Möglichkeiten, auch gerade auch die materiellen Möglichkeiten, die Gesellschaftlichkeit, die sich damals entfaltet hat, hochzuholen und wieder in Erinnerung zu bringen. Wir gerade die Frage der Erinnerung und des Gedächtnisses ist für die Bilder und die Kunst und Metaphern, die ästhetischen Formen, die in die Tiefe gehen, die da wühlen, wo der Maulwurf wühlt und wo das Rhizom der Nelken, neue Nelken hervortreibt sozusagen. Da ist die Kunst und die ästhetische Kraft besonders am Werke, um das Gedächtnis an das Unabgegoltene und Verdrängte zu erarbeiten. Und deswegen wollen wir auch, was die Dimension der Frauen als Proletarierinnen betrifft, zunächst einen auch mehr als Clip, nur Auszüge aus einem Film, den Charles Reeve uns empfohlen hatte. Ich will dazu sagen, warum er uns den empfohlen hatte, kurz zitieren. Der nämlich genau die Kämpfe eines besetzten Werkes, das von Textilarbeiterinnen damals in die Hand genommen worden ist, 1975, die zum großen Teil heute noch dort leben, aber völlig das Gedächtnis wurde ihnen ausgetrieben an ihre damalige Aktivität. Sekunde, während der Film vielleicht schon eingestellt wird. Das sind nur einige Sequenzen, die uns atmosphärisch etwas herüberbringen von dieser Dynamik des Aufbruchs der Frauen als Proletarierinnen und als Frauen gleichzeitig, die sich der Ökonomie, die sich der Politik in dem umfassenden Sinne, nicht als Politikantentum der Politiker, aber in dem Sinne, dass sie sich selbst um die öffentlichen Angelegenheiten kümmern und sich nicht länger im Schatten als Hausmütterchen und als das wird gleich behandelt werden im alten Portugal oder als Nonnen oder als Huren in diese Rollen drängen lassen, sondern aufbrechen und aufs Ganze gehen. Das wird in diesen Sequenzen ein wenig festgehalten. Können wir das vielleicht einspielen? Oh. Kann man das kurz stoppen? Ich will dazu noch das, was Charles, ich habe es noch nicht gefunden, was Charles Reeve dazu geschrieben hat, vorlesen. Sekunde. Ich bin auch hier der wühlende Maulwurf, den ganzen Abend, aber nur in Papier. Er schrieb, dass das sinngemäß, dass das eben ein Werk war, gegenüber ein Textilwerk an dem Fluss Tejo gegenüber Lissabon gelegen, Textilzentrum, aber auch ein kleinerer Ort, so eine Arbeiterstadt, kleine Arbeiterstadt, in der das gemacht wurde. Der Besitzer der Fabrik, dieser Textilfabrik, war ein französischer Kapitalist, der dann nach Frankreich ging und das sich selbst überließ. Und jetzt seht mal zu, wie ihr zurechtkommt und natürlich Arbeitslosigkeit und Entlassungen und so weiter. Und sie haben gesagt, dann nehmen wir das in die Hand. Und in diesem neuen Selbstbewusstsein, das aufbrach, ist auch das Selbstbewusstsein als Frau hier, kommt auch ins Bild. Das sind eigentlich nur die Sachen, die wir hier zeigen wollen. Charles Reeve sagt, die französische Filmemacherin, die das dokumentiert hat, diesen alten Kampf, der heute völlig vergessen ist, obwohl die Leute noch dort leben, diese Filmemacherin ist völlig konsterniert, dass diesen Film als Ganzes können wir uns dann in Ruhe irgendwann ein andermal anschauen, Filmabenden und so an der langen Filmnacht. Diese Filmemacherin, diese junge französische Filmemacherin von 2010 ist völlig baff, dass da kein Mensch sich mehr daran erinnert und dass auch die Protagonistinnen von damals sich nur mit großer Mühe erinnern. Und sie versucht, diese Erinnerungen, diese Reminiszenzen hochzuholen, hochzuarbeiten. Und da werden eingesprengt eben solche Dokumentaraufnahmen von der damaligen Selbstverwaltung der Frauen. So viel vielleicht. So, wir können fortfahren und noch einmal kurz einen Blick werfen. Vor der Pause wurde hingewiesen auf den, man kann es nicht anders sagen, den phallischen Charakter dieses Glaubens an das Militär, an die Macht der progressiven Offiziere, die auf der Seite des Volkes seien, und an die tollen Kerls, diese Matrosen und diese jungen Soldaten. Das sieht man auch in weiteren Filmen, etwa zur Landbesetzungsbewegung, die dann sozusagen als Schutzmacht angerufen werden, als Schutzmacht betrachtet werden für die Revolution, die dann aber selbst am Schluss unbewaffnet dasteht, als diese Männer dann eben versagen, ganz einfach, auch als linke Militärs gar nicht so revolutionär sich erweisen oder auch den Befehlshierarchie folgen müssen. Und dieses Problem hat uns darauf gestoßen, dass der Aufbruch der Frauen in Portugal es sehr, sehr schwer hatte und gleichzeitig aber auch selbst ein Motor oder ein Anstoß für die sogenannte Nelkenrevolution schon vorher gewesen ist, 2 Jahre vorher nämlich. Und hier setzen wir wieder ein und gehen auf eine ganz frühe Phase der Frauenbewegung im 20. Jahrhundert zurück, also im ausgehenden 20. Jahrhundert, muss man sagen, 1970 rum, wo überall schon die sogenannte sexuelle Revolution zu der neuen Selbstbemächtigung und dem Selbstbewusstsein der Frauen teilgenommen hatte, aber in Portugal, in dem klerikalfaschistischen Gehäuse, noch der Muff und das Patriarchat in einer besonders barbarischen, rückständigen Weise regierten. Das heißt, die sollten sozusagen entsexualisiert werden und sollten auf Haus- und dienende Existenzrolle reduziert werden, während sie woanders schon rundherum in Europa aufgebrochen waren. Und diesen Aufbruch versuchte ein Autorenkollektiv, die sogenannten Drei Marias, hier ist ein kleines Bild, was auch so dieses Flair der 70er Jahre ein bisschen zum Ausdruck bringt. Da sind sie also abgebildet. Die haben einen Durchbruch erzielt mit ihrem, ja, man würde sagen, Roman-Essay, der anknüpft als neue portugiesische Briefe an die portugiesischen Briefe, die von Rainer Maria Rilke vor dem Ersten Weltkrieg mal übersetzt worden sind, einer Nonne aus dem 17. Jahrhundert, die ausbricht mit dem Ritter, dem sie liebt und dem sie heimliche Briefe aus dem Kloster schreibt und die zusammen dann auch in ihrer Liebe gegen die bestehende damalige frühneuzeitliche und auch mittelalterliche Gesellschaft noch rebellieren und dafür dann auch entsprechend geschunden werden und oft enden diese Geschichten im Selbstmord. Es werden also viele dieser Schicksale von den drei Marias, den Autorinnen, als Anknüpfungspunkt gewählt, um das Ganze zu aktualisieren, zu modernisieren. Deswegen wollen wir einen Blick auf diese frühe Phase der Frauenbewegung auch in der Selbstdarstellung, die uns heute vielleicht etwas befremdet, fremden mag, werfen. Diese Frauen, die zwei Jahre vor dem Militärcoup der Männer, der Hauptmänner vom 25. April 1974, den Angriff eröffneten auf das ganze salazaristische System, die machten damals schon das patriarchalisch-bürgerliche Syndrom in einer Weise sichtbar, die augenblicklich zu einem Skandal führte. Die drei müssen genannt werden: Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta und Maria Velho da Costa. Mit ihrem Buch Neue portugiesische Briefe, das in visionärer, poetischer Bildlichkeit, man kann das heute so sehen, im Nachhinein schon frappierend, dieses phallische Emblem der Nelke im Gewehrlauf erkennbar vorwegnahmen. Wenn sie zum Beispiel in einem Gedicht, das in diesen Briefwechselroman Essay einmontiert ist, schrieben: offen dargelegt ist das männliche Geschlecht und trägt oben eine Blume. Also solche Stellen findet man da öfters, die schon auf dieses phallische Syndrom in der portugiesischen Macho-Gesellschaft hindeuten. Wir können jetzt in den Text hineingehen. Ich brauche jetzt nicht mehr die Nähe, doch vielleicht ganz richtig darauf hinzuweisen, dass das in Portugal zunächst unterdrückt blieb. Nach der Nelkenrevolution wurden sie erst in diesem Prozess freigesprochen von der Anklage von Pornografie und sonst was, Verstoß gegen die guten Sitten und dergleichen. Das war erst nach der Nelkenrevolution möglich, dass sie freigesprochen wurden. Und sie machten aber schon vorher international Furore mit diesem Literaturdokument. Und das ist ein Klassiker der feministischen Weltliteratur, diese neuen portugiesischen Briefe, waren zunächst einmal auch jahrzehntelang viel bekannter außerhalb Portugals als in Portugal. Und sie sind auch bis heute eigentlich dort stiefmütterlich behandelt worden. Ja, deswegen wollen wir gleich in den Text reingehen. Mutter Äbtissin, hier schickt man mich vom Haus meiner Eltern. Es gab kein Brot für uns am Tisch der Menschen. Unser unnützer Leib wurde dem Herrn geweiht. Im Hause des Herrn werden wir essen. Im Hause des Herrn werden wir schlafen. Mutter Äbtissin, was soll aus uns werden ohne Leib noch Ritter? Unsere Leidenschaft ist der Herr, unsere Übung, das Paradies. Unser Gegenstand ist die Welt. Wir werden Nonnen im Kloster sein. Es gab kein Brot für uns am Tisch der Menschen. Unser fruchtbarer Leib wurde dem Ritter vermählt. Im Hause des Ritters werden wir essen. Im Hause des Ritters werden wir schlafen. Mutter Äbtissin, was soll aus uns werden ohne Leib? Aber mit einem Ritter? Wir sind ein Obstgarten von besonderer Güte, ein Reittier für seine leeren Kämpfe, eine billige Arbeitskraft. Unsere Leidenschaft ist die Welt. Unsere Übung, ihre Kinder. Unser Gegenstand ist der Ritter. Wir werden zur Ehe gegeben werden. Und dann wird als ein lyrischer Refrain dieser Anklage, werden die Stimmen jener sogenannten Hexen und dämonischen Frauen aufgerufen, die weder im Gefängnis dieser Ehe noch des Klosters sich einmauern ließen und die, deren Refrain, deren Klage und Anklage durch die Jahrhunderte wiederkehrt. Es gab kein Brot für uns am Tisch der Menschen. Unsere Körper vermieten wir an die Ritter. Mit dem Geld der Ritter werden wir essen. Auf dem Mist, der übrig bleibt, werden wir schlafen. Mutter Äbtissin, was soll aus uns werden mit einem Leib, aber ohne Ritter? Unfruchtbare Erde, Reittier, für seine leeren Kämpfe, billige Arbeitskraft, wenn du deinen Körper vermietest, sagen sie, warum vermietest du nicht deine Arbeitskraft? Und wenn du deine Arbeitskraft vermietest, Sagen Sie, warum vermietest du nicht deinen Körper? Unsere Leidenschaft ist das Brot, unsere Übung ist die Welt, unser Gegenstand die Herren der Arbeiterinnen und der Prostituierten. Ohne Herren noch Ritter gibt es weder Bordelle noch Klöster. Die Männer werden unterteilt in Männer und in Herren. Aber für die Frauen sind alle Männer Herren. Kein Haus gehört uns. Keiner ist unser Bruder oder unsere Schwester. Für die Brüderlichkeit haben wir nur das Kloster. Solidarisch mit uns ist niemand. Wir sind in uns selbst Verheiratete und Verkaufte. Doch auch mit der Hoffnung der angeblich vom Teufel besessenen Frauen heißt es da: Die Grundfesten des Klosters werden erzittern. Ruf mich nicht, Schwester, bevor eine andere Welt kommt, um neue Klöster zu verhindern. In den Trümmern werden wir Brüder finden. Jene, die nichts verloren haben und die nicht zermalmt wurden, da sie keine Häuser hatten. Doch bleiben wir wachsam, weil unsere Brüder uns vielleicht sagen: Ihr habt die Bürger gemacht, jetzt ist die Stadt unser. Dreimal werden unsere Brüder uns verraten: durch unser Brot, durch unseren Leib und durch unsere Stadt. Ritter, bewaffne mich nicht mit deinen Ängsten. Wir würden unsere Trümmer wieder an uns nehmen, unsere alten Gespenster. Wir werden zur Wurzel unserer Angst zurückkehren, allein, bis wir sagen: Unsere Söhne sind Söhne, sind Personen und nicht die Falli unserer Männer. Wir werden Kinder Kinder nennen, Frauen Frauen und Männer Männer. Wir werden einen Dichter rufen, die Stadt zu regieren. Soll er den Demiurg ersetzen, der zyklopischen Arbeiten? Das klingt tatsächlich so, als ob der Dichter der portugiesischen Revolution, wir haben hinten so eine kleine Kammer eingerichtet in der Pause, wo sein Lied in allen möglichen Varianten abgespielt wird, der Dichter José Afonso, der anarcho-kommunistische Lyriker und Sänger der portugiesischen Revolution, als ob er daraufhin das Lied überhaupt gemacht hätte, das zur unvergesslichen Hymne der Revolution werden sollte, Grandola, Stadt der Freiheit, der Gleichheit, der Geschwisterlichkeit. Und so argumentiert ein dritter Brief der neuen Maria Selbdritt, so nenne ich es einfach, die dreifache Maria, die moderne Frau aus dem Beginn der 70er Jahre im portugiesischen patriarchalistisch-kapitalistischen morschen Kerker mit der aufbrechenden, sprengenden Perspektive auf die sonnenerfüllte Stadt der Zukunft, so nennen sie es. Und wir können an diesem Abend heute leider nur eine Textprobe geben, um diese visionäre poetische Kraft anzudeuten, der es tatsächlich gelang, die unterirdisch wühlende oder auch nur keimende Vereinigung von Kritik der Geschichte als Kritik der libidinösen Ökonomie und Kritik der politischen Ökonomie, dieser beiden Dimensionen der Ausbeutung und der Trennung von Menschen durch Menschen zum Skandal zu machen, sie zum Durchbruch an die Oberfläche, an die Öffentlichkeit der Klassengesellschaft zu bringen. Es bleibt noch ein großes Feld umzugraben und umzustürzen, aber nicht durch das geschriebene Wort. Es ist unvermeidlich, dass wir von der Liebe zur Geschichte übergehen, zur Politik und zu den Mythen, die die historischen und politischen Umstände stützen. Du hast gefragt: Ist das, was du vorschlägst, ein Pakt mit dem Teufel? Und diese Frage kam nicht von ungefähr. Wir wahren Distanzen. Wir beurteilen uns, es sind unsere schlimmsten Befürchtungen, die uns mit dem verbinden, was wir ablehnen. Wie es auch kein Zufall ist, dass der Teufel ein schwarzer oder roter Mann ist oder dass er im Wörterbuch der Hexerei weibliche Gestalt annimmt. Der Teufel ist der Engel, der gefallen ist, weil er die oben festgelegte Ordnung bedroht hat. So kommen wir zu den Mythen der historischen und politischen Umstände, weil es uns noch nicht möglich ist, von Liebe zu sprechen. Weil sich in die Beziehung zu zweit, wo sich Mann und Frau allein in ihren Geschlechtern wähnen, das einmischt, was die Gesellschaft tut und von jedem von uns verlangt. Weil die Beziehung zu zweit, und das geht nicht nur die Ehe an, die politische Grundlage des Modells der Unterdrückung ist. Weil wenn eine Frau und ein Mann sich allein und in ihren Geschlechtern haben wollen, dies sofort als Angriff auf die Gesellschaft verstanden wird, die nur eint, um zu beherrschen, so wird Abelard kastriert, Tristan vereinigt sich nie mit Isolde und alle Mythen der Liebe stellen diese als verhindert und nicht vollzogen dar. Und alle Liebesgeschichten sind Geschichten von Selbstmorden, weil wir den Verlauf der Beherrschung zurückverfolgen müssen, die historischen Umstände abbauen müssen, um ihre Wurzeln zu zerstören. Ich will damit sagen, dass es nicht genügt, in Beziehungen zur Erzeugung zu denken, wo die Frau in gesellschaftlicher Hinsicht die Erzeugerin von Kindern ist und ihre Arbeitskraft dem Mann Herrn verkauft. Das ist eine genaue und sehr notwendige, aber unvollständige Darstellung der Wirklichkeit. Notwendig, um den Urgrund dieser Frage richtig zu erfassen und vielleicht bis zu ihrem historischen Ursprung zurückzugehen, den man um jeden Preis unterschlagen will, wenn man die Förderung der Frau ausposaunt. Dieser Darstellung muss man noch alle Systeme kultureller Kristallisationen hinzufügen, die die Beherrschung der Frau und nicht nur deren Beherrschung stützen, verstärken, rechtfertigen und erweitern. Denn die Veränderung der wirtschaftlichen und politischen Situation, die sich gegenwärtig auf sie gründet, bringt nicht notwendigerweise die Zerstörung aller kulturellen Kristallisationen mit sich, in denen die Frau juristisch ein Idiot, sozial verantwortungslos, ein kastrierter Mensch, Fleisch, Sünderin, Eva mit der Schlange, Körper ohne Seele, Jungfrau, Mutter, Hexe, aufopfernde Mutter, Vampir des Mannes, gute Fee des heimischen Herdes, stupides und sich seines Geschlechtes schämendes menschliches Wesen, zugleich Hure und Engel und so weiter ist. Und ich sage ist in der Gegenwart, denn es hat niemals einen Kampf gegeben, der diese Bilder an der Wurzel angegriffen hätte. Mit Mühe und Not hat man die logischen und praktischen Folgen von einigen derselben in Frage gestellt, in dem Maße, in dem sie dem Mann nicht mehr entsprechen oder ihm nicht dienlich sind. Aber diese Infragestellung ist gemäßigt. Komm, komm, übertreiben wir nicht, weder nach der einen noch nach der anderen Seite. Und ich frage mich, ich habe schon davon gesprochen, ob die Guerillakämpferin, die Seite an Seite mit ihren Brüdern kämpft, wenn sie als Guerillakämpferin und nicht als Kinderproduzentin ihre Wiedergeburt im Blut erlebt. Ich frage mich, ob sie keine Angst vor der Zukunft hat und ihren wahren Brüdern nahe ist oder ob in diesem noch die Wurzel des Verrats lebt, im Dialog des gegenwärtigen Kampfes und in der Stadt der Zukunft. Was ist der Sinn der Freiheit oder des Überlebens, für das sie kämpft, wenn sie weiterhin das Geschlecht zweiter Klasse bleibt, im Schatten der Kultur des Mannes, gezwungen zu den Diensten zur Erhaltung des Mannes, letztlich Gefäß der Frustration des Mannes, für den sogar die Erotik, sein fiktives Banner der Ausschweifung, eine Aggression gegen die Frau ist. Und das alles erwidere ich dem, der behauptet, das Frauenproblem sei kleinbürgerlich, bourgeoisen Ursprungs und der vergisst, dass sich das Bürgertum auf einem Boden eingerichtet hat, der schon mit dem Schweiß der Frau gedüngt war. Wenn die Wirtschaft und die Politik zäh sind, nach den Kapitalismen, den Kolonialismen und den Sozialismen kommen noch alle Neos und alle Revisionismen und solange es keine Maschinen zum Kindermachen gibt, ist es die Frau, die sie macht. Und das Problem wird nicht nur das des Vorarbeiters und des Arbeitgebers sein, sondern das einer Gesellschaft, die auf der Bedeutung der Arbeit und dessen, der sie macht, aufgebaut ist. Wenn die Wirtschaft und die Politik zäh sind, so ist alles, was sie stützt, es noch viel mehr. Kehren wir wieder zur ungeordneten Aufzählung der kristallisierten Gesichter der Frau zurück. Erst wenn wir imstande sein werden, sie nach Achsen, nach Vektoren aufzureihen, erst dann können wir die Weite und Tiefe dessen sehen, was uns alle lähmt, Frauen und Männer. Unsere Ängste, unsere Diktaturen und die demiurgischen Bildnisse unserer Gebieter reichen weit in die Vergangenheit zurück. Auf dieser ganzen Linie, die ich skizziert habe, vermischen und mythisieren sich unsere Politik, unsere Ethik, unsere Lieben zu zweit. Unsere Lieben zu zweit, wo die Männer von diesem langen Ritt zu uns kommen, in ihrem gegenwärtigen sozialen Image, Zerstörer, die ein Vakuum um sich herum herstellen, die sich immer gegen jemanden oder gegen etwas stark machen, aufgerichtet, nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft, die sie gegeneinander stößt. Immer blind und immer allein in ihrem Selbstgespräch vor uns, dass sie an die Stelle des Zwiegesprächs setzen, das mit uns unmöglich ist. Und ihre Lehre sagt uns, mein Schatten von nichts. Ihre Angst sagt uns, meine Wurzel von allem. wird einmal die Zeit der Liebe kommen, da sich zwei Menschen lieben, ohne an ihren gegenseitigen Gebrauch oder Nutzen zu denken und nur das Vergnügen suchen, nur die Wonne zu geben und zu empfangen? Also dieser poetischen Prosa wird 1972 als pornografisch der Prozess gemacht von der alten Ordnung, die bis heute in ihrer Libido-Ökonomie nicht unterscheiden kann zwischen Liebe und Sexualisierung, weil sie zwischen Liebe, von der sie nichts weiß, und Sexualität, die sie als Ausbeutung gegen alles Erotische verkehrt, überhaupt nicht unterscheiden kann und gleichzeitig beide fortgesetzt brutal auseinanderreißt und gegeneinander verkehrt. Als sich um 1970, ich sagte schon, in der westlichen Welt die Sexualisierung der Frau als kapitalistische Rekuperation oder Besetzung der sogenannten sexuellen Revolution schon durchgesetzt hatte, sollten im klerikalfaschistischen Portugal die Frauen heuchlerischerweise noch immer entsexualisiert und auf Gebärmaschinen reduziert werden, sodass die neue Maria ihren dritten Brief an die Schwestern so beschloss: Es zählt auch, zumindest in unseren tiefen Befürchtungen, den unseren und denen der anderen, das, was die Gesellschaft an Verwirrendem und Zweideutigem in den Beziehungen zwischen Frauen kultiviert. Sie kommen nur zusammen, um sich zu unterhalten und über das zu schwätzen, was sie betrübt oder was gegen sie opponiert, aber nie, um aufzubauen. Sie versammeln sich in einer Art, dass eine einzige Schildwache genügt, um sie zu kontrollieren. Und die Gesellschaft kultiviert das Zweideutige, das Angst macht und das die Freundschaft zwischen Frauen schreckt und stützt. Zwei Männer küssen sich nicht, zwei Frauen tun es. Eine Freundschaft, die ein wenig das kompensiert, was ihnen sonst verwehrt wird, ist eine leichte und naive Freundschaft, Konfidenzen, gewiss, aber nichts, was Folgen oder Weiterungen haben könnte, denn in der Gesellschaft und nur durch sie ist die Frau entsexualisiert. Dieser Umweg über die Liebe zur Geschichte und zur Politik führt uns dahin, uns über das zu fragen, auf das sich unser Meinungsaustausch gründet. Denn wenn wir das tun, räumen wir aus, was wir an Erschreckendem für uns selbst haben. Und warum nicht ein Pakt mit dem Teufel, wenn er entsakralisiert, entmystifiziert wird, wenn wir wissen, welchen Teufel wir am Schwanz packen und untersuchen, was uns die anderen an Schrecklichem, an Ungeheuerlichem, an Zweideutigem zuschreiben. Ja, denken wir nur daran, dass heute ein extremistischer Schwarzer schon respektabel ist, während man eine Frauenrechtlerin weiterhin schmäht, sie erschreckend findet, weil sie noch indiskutabel ist, lästig, lächerlich, auch für die wohlgesinnten Verfechter einer jeglichen Befreiung. Vielleicht ist hier der erste Schritt zu tun, um unsere historischen und politischen Bedingungen abzubauen. Die neue Maria Seldrit greift also hier trotz des uns heutige manchmal befremdenden naiven Differenzfeminismus und entsprechenden Sexualkitsches damals schon voraus auf die echten Probleme des späteren Genderfeminismus, der Queerness-Bewegung, von Critical Whiteness und so weiter und dessen, was im Kampf gegen Rassismus und Sexismus thematisiert werden wird. Und hier wenden wir uns nun direkt dem damals eben noch so dringlich notwendig gleichheitsfeministischen Schritt der Emanzipation zu, den die Frauenbewegung in Portugal zunächst auf der ökonomisch-politischen Ebene und im ganzen Alltagsleben 1974 bis 1975 zu erkämpfen begann. In ihrer Einleitung hatten die drei Marias am 1. März 1971 geschlossen: Nur aus Rache wollen wir einen Oktober machen, einen Mai und einen neuen Monat, um den Kalender zu vervollständigen. Und aus uns, was werden wir aus uns machen? Nach dem Blick auf den Oktober 1917, auf den Mai 1968, vervollständigten die Rächerinnen im Jahre 1974 also den Kalender am 30. April, in dem sie die Bewegung zur Befreiung der Frauen gründeten. Portugiesisch Movimento de Libertação de Mulheres, Abkürzung MLM oder klingt ein bisschen besser MLME auf Portugiesisch. Wir hören zunächst aus den Anfängen dieser Frauen-Selbstorganisation und in ihren eigenen Berichten von diesem Aufbruch und einer denkwürdigen ersten Demonstration im Januar 1975 in Lissabon und sehen dann ein historisches Video von diesem Ereignis. Ja, über die Anfänge der Bewegung in Portugal gab es folgenden Bericht. Wann 1924? 24. Januar 1975. Die Anfänge der Bewegung in Portugal. Als erstes betonen wir, es ist wichtig, dass die Leute es wissen, dass die MLM keiner bestimmten politischen Gruppe oder Partei angeschlossen ist. Es hat in Portugal immer Feministinnen gegeben. Helena Guimarães, für die wir eine große Bewunderung hegten, versteht sich schon seit mehreren Jahren als solche. Sie ist sehr lange Zeit und mit vorbildlichem Mut eine der wenigen feministischen Stimmen in diesem Land gewesen. Schon gegen Anfang des Jahrhunderts wurden mehrere Zeitschriften gegründet, die von den Suffragetten herausgegeben wurden. Helena Guimarães zum Beispiel hat einen beachtlichen Beitrag zur Änderung des bürgerlichen Gesetzbuches geleistet. Es wurde zwar nicht so abgeändert, wie sie es wünschte, jedoch in manchen Punkten verbessert. Wir vergessen ebenso wenig, dass die portugiesischen Frauen nur dank dieser Suffragetten wenigstens das Wahlrecht erworben haben. Während der letzten 50 Jahre ist nichts oder fast nichts gemacht worden. Zwar existierten die Feministinnen weiter und gaben verschiedene Bücher und Zeitschriften heraus, aber ihre Aktionen waren meist uneinheitlich und ohne Kontinuität. Die erste Feministin, die ich kennenlernte, sagt uns Maria Therese Urte, dass Isabel Barreño diese zufällige Begegnung im Jahr 1970 für mich der erste wirkliche feministische Kontakt in der heutigen Bedeutung des Wortes. Isabel Barreño war schon Mitglied einer Gruppe, der auch Maria Velo da Costa angehörte und die sich mit der Frauenproblematik beschäftigte. Alles das findet vor den neuen portugiesischen Briefen statt. Im Verlauf dieser 18 Monate, in denen diese Briefe geschrieben wurden, kam uns zum ersten Mal der Gedanke, eine feministische Gruppe zu gründen. Das Projekt wurde vertagt, da wir die zwei Sachen nicht gleichzeitig betreiben konnten. Die Anfänge der MLM. Erste Kämpfe, erste Reaktionen. Als das Buch fertig war, hat sich der erste feministische Kern gebildet, der sehr schnell eine bestimmte Anzahl Frauen wie Lourdes Frias, Margarida Baltasar, Manuel und manche andere zusammengebracht hat. Der Beginn des gerichtlichen Vorgehens gegen die neuen Briefe, von denen wir uns vorgestellt hatten, dass sie als Katalysator für die Unzufriedenen, Ärgerlichen und ihre Lage als kolonisierte, bewusste Frauen dienen würden, hat sich als sehr enttäuschend erwiesen. Während in Paris und in mehreren anderen Städten Europas vor den portugiesischen Botschaften Protestdemonstrationen stattfanden, die von Tausenden von Frauen organisiert wurden, hat sich hier keine Frau gemeldet, keine Solidaritätsdemonstration hat stattgefunden, als ob dieses Problem die portugiesischen Frauen in keiner Weise betreffen würde. Trotz allem ist die Anzahl der Frauen, die an der Situation, die sie unterdrückt, etwas verändern wollen, allmählich gestiegen. Als nach dem 25. April das Urteil, das uns freisprach, öffentlich bekannt gegeben wurde, war das Gericht voll von Frauen. Das war am 3. Mai. Ein paar Tage später, am 7. Mai, fand das erste feministische Treffen mit neun intellektuellen Frauen statt. Bei der zweiten Versammlung, 8 Tage später, waren 22 Frauen anwesend. Bei der dritten waren es 50. Und seitdem ist ihre Zahl ständig gestiegen. Viele Frauen kamen, um über ihre Probleme zu reden, die zum ersten Mal nicht als nebensächlich betrachtet wurden. Unmittelbar nach dem 25. April, als alle so begeistert waren, wurden die feministischen Gedanken nicht angegriffen. Die Frauen konnten ohne Probleme feministisch sein. Aber die Repression ließ nicht lange auf sich warten. Die Ehemänner fingen an zu sagen, geh nicht hin. Und auf unseren Arbeitsstellen das Gekicher, die faulen Witze von der Art, alles Huren, Lesben. In diesem Moment hat der wirkliche Kampf begonnen. Wir haben vor dem Palast Fouch eine Demonstration gemacht, um Räume zu bekommen. Wir wurden von Militärs in einer ironischen Art empfangen. Sie sind so hübsch, die armen Kleinen, so entzückend. Sie sagten uns, dass die Junta, es gab noch keine Regierung, die Probleme der Frauen sich nicht von anderen Problemen unterschieden und dass unsere Bewegung sektiererisch sei. Der militärische Verantwortliche, der uns empfing, sagte uns verständnisvoll, dass wir keine Befürchtungen haben sollten, dass unsere Probleme wie alle anderen gelöst werden würden. Wir haben uns bedankt und haben ihm gesagt, dass es nicht das sei, was wir wollten. Wir und nur wir allein können unsere Probleme lösen. In Wirklichkeit aber hatten wir keine Räume und wir haben noch immer keine. Demzufolge begaben wir uns in der ersten Maihälfte zum Palast von Belém, Sitz der Regierung, und taten schriftlich und mündlich kund, was wir wollten. Außerdem haben wir die Abschaffung der nationalen weiblichen Bewegung verlangt. Die Reaktionen der Leute auf diese Demonstration waren sehr verschieden. Die Männer waren ironisch, die Frauen aus dem Volk haben im Allgemeinen sehr gut reagiert. Sie sind mit uns gezogen, um vor dem Palast Fusch zu demonstrieren. Was die vorbeigehenden bürgerlichen Frauen betrifft, sie betrachten uns als Verrückte. Das Treffen der Hausfrauen. Wir haben letztes Jahr eine Versammlung mit Hausfrauen abgehalten. Mehr als 400 Frauen jeglicher Herkunft sind da zusammengekommen. Entschuldigung. Alle haben sich über den Mangel an Bildung beklagt. Manche konnten weder lesen noch schreiben. Viele waren nicht über die ersten Volksschulklassen hinausgekommen. Es war das erste Mal, dass sie über sich reden konnten. Aber oft ist es schwierig, für sie wegzugehen. Sie werden zu Hause festgehalten, können abends nicht zur Versammlung, weil ihre Männer sie daran hindern. Nachmittags müssen sie sich um die Kinder kümmern und vormittags muss sauber gemacht und das Mittagessen vorbereitet werden. Jegliche Infrastrukturen, alle sozialen Einrichtungen fehlen. Es gibt keine Kinderkrippen, es gibt gar nichts. Sie können nie zu den Versammlungen oder zu den Arbeitsgruppen kommen. Die erste Arbeit, die es zu leisten gilt, ist eine Arbeit von Bewusstseinsbildung. Die Frauen werden an den Rand der Gesellschaft gestellt. Ihre Probleme sind grundlegend. Kein Land, keine Gesellschaft kann daran denken, vorwärts zu kommen, solange sich nicht daran gemacht wird, sie zu lösen. Nun noch ein von der MLM verteiltes Flugblatt. Achtung Arbeiterfrauen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, sagt das Gesetz. Aber in der Praxis sieht es manchmal anders aus. Heute, wo alle im Namen der Gerechtigkeit sprechen, kann man dennoch eine ziemliche Zurückhaltung bei unseren Kollegen und unseren Arbeitgebern bemerken, was die Lohngleichheit angeht. Wir Frauen müssen die praktische Durchführung dieses Gesetzes verlangen und gegen diese Haltung, die leider von vielen von uns hingenommen wird, kämpfen, die dazu neigt, unsere Arbeit als minderwertiger gegenüber der des Mannes anzusehen. Wir können konkreter den Fall der Brauerei von Via Longa und der Supermärkte Pão de Açúcar zitieren. Im ersten Fall wurde uns mitgeteilt, dass die Arbeiter, als der Minimallohn einmal bewilligt war, der gleiche für Männer und die Frauen, daran Anstoß nahmen. Sie haben sofort eine Lohnerhöhung verlangt, um ihre überlegene Stellung wiederzuerlangen. Wenn es nicht die Arbeitgeber sind, die uns ausbeuten, sind es unsere eigenen Kameraden, die diese Ausbeutung aufrechterhalten. Ebenso haben die Angestellten der Supermärkte die Lohngleichheit abgelehnt. Die MLM ruft alle arbeitenden Frauen auf, gegen eine solche sexistische Diskriminierung zu kämpfen. Die MLM befürwortet und unterstützt diesen Kampf. machistische Gesetzgebung. In den Versammlungen haben wir uns hauptsächlich mit dem Problem Gesetzgebung beschäftigt, welche die Familien und die Frau betrifft. Freiheiten, väterliche Gewalt, Rechte und Pflichten der Ehegatten und so weiter. Die familiäre Zelle nach den Gesetzen ist eine faschistische Zelle mit einem Führer, dem Mann, der das alleinige Entscheidungsrecht hat. Der einzige Bereich, der der Frau bleibt, ist der der Kinder. Sie hat kaum das Recht, sie in die Welt zu setzen und großzuziehen. Die Abtreibung. Die Kommunistische Partei Portugals hat anlässlich ihres Kongresses das vorgelegt, was sie für die Forderungen der portugiesischen Frau hielt. Aber während in den Ostblockländern die Abtreibung frei ist, ist die Frage hier nicht einmal gestellt worden. Das ist äußerst schwerwiegend. Ebenso enthält das Programm der Sozialistischen Partei so gut wie nichts über die Freigabe der Abtreibung. Die Leute sind sich des Problems nicht bewusst. Sie wissen nicht, dass jeden Tag Frauen an den Folgen einer Abtreibung sterben. Unter den proletarischen Frauen sind diejenigen selten, die sich nicht einer beträchtlichen Anzahl von Abtreibungen unterzogen haben und sich immer noch unterziehen müssen. Wir bereiten im Moment ein Buch über diese Frage auf der Grundlage von Umfragen vor. Sogar die Frauen aus der Bourgeoisie sagen, dass es für sie schwierig ist, eine Abtreibung zu machen. Eine Abtreibung kostet in einer Klinik in Lissabon 9 Kontos, ungefähr 3.000 D-Mark. Die Frauen vom Land, die Frauen aus der Arbeiterklasse, die Frauen aus der Klein- und Mittelbourgeoisie, alle wurden wenigstens einmal in einem mehr als kritischen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Die meisten treiben selbst bei sich ab, mit einem Haken, Entenfedern oder kleinen angespitzten Holzstäbchen. Eine 44-jährige Frau hat uns gesagt: "Ich arbeite auf den Feldern. Ich habe ganz allein 30 Abtreibungen gemacht." Eine Hebamme erzählte uns: "Es passiert mir, dass ich bis zu 10, 12 Abtreibungen pro Tag mache." Eine der Hebammen war sprachlos, als sie mit uns feststellte, dass es einen Durchschnitt von etwa 200 Abtreibungen pro Monat bedeutet. Die portugiesische Bevölkerung weiß nichts von diesen Tatsachen oder tut so, als ob. In der Tat ist die Abtreibung für die benachteiligsten Frauen unserer Gesellschaft ein Problem. Die Parteien gehen die Frage nicht direkt an. Die Abtreibung ist in Portugal eines der schwerwiegendsten sozialen Probleme, das von den Autoritäten immer geschickt umgangen wurde. Die meisten Männer hindern ihre Frauen daran, Verhütungsmittel zu gebrauchen, unter dem Vorwand, dass, wie sie sagen, sie davon impotent werden können. Die Frauen sind dazu gezwungen, heimlich die Pille zu nehmen. Wir Frauen müssen uns unser Recht erobern zu wählen, unser Recht zu entscheiden, was wir mit unserem Körper machen wollen. Flugblatt zum Aufruf zur Demonstration am 13. Januar. Die MLM eröffnet das Jahr der Frau mit einem Freudenfeuer. Warum? Warum sollen wir nicht dieses Jahr mit einem Fest einweihen? Ist das Jahr der Frau für die Frauen ein Grund zur Freude? Es gab nie ein Jahr des Mannes. Hast du dich jemals gefragt, warum? Weil jedes Jahr ein Jahr des Mannes ist, seit jeher. Die Lage der Frau in allen Ländern der Welt ausgebeutet und unterdrückt, ist so weit von den verkündeten Gleichheitsgrundsätzen entfernt, dass wir kaum Gründe haben, zufrieden zu sein. Trotz der diskriminierenden Haltung, die durch das Jahr der Frau noch unterstrichen wird, müssen wir die Gelegenheit ausnutzen, um die verschiedenen Formen der Unterdrückung der Frau in Portugal öffentlich anzuklagen. Und wir fangen mit einem Freudenfeuer an. Wir beabsichtigen, alle Gegenstände zu verbrennen, die, symbolisch oder nicht, die von uns erfahrene Unterdrückung verkörpern. So werden wir zum Beispiel das bürgerliche Gesetzbuch und das Strafgesetzbuch samt Arbeitsrecht vernichten, die zurzeit gelten, da sie die Lage der Frau dem Mann gegenüber als Unterlegene und Unterjochte offensichtlich machen. Vernichten werden wir auch pornografische Zeitschriften wegen Missbrauchs des Frauenkörpers als Sexualobjekt. Töpfe, Besen, Putzlappen und andere Geräte, die das Sklavendasein der Hausfrau, ihre Unterwerfung unter die Hausarbeit symbolisieren. Bücher, die ein Frauenbild darstellen, das vom Mann entstellt und geschaffen wurde und dem entspricht, was er von ihr zu sein verlangt. Windeln, weil sie den Mythos Frau-Mutter symbolisieren, der nur, da das Gesetz alle Rechte dem Vater vorbehält, Aufgaben, Opfer und schlaflose Nächte obliegen. Spielzeuge, die von Kindheit an sehr klar die Rolle vorzeichnen, die die Gesellschaft Mädchen und Jungen auferlegt, indem sie die ersten zur Aggressivität, zur kriegerischen Gewalt führen, wie die Panzer und die MGs, und die zweiten zur passiven Rolle als Hausfrau, wie Puppen, Puppengeschirre und so weiter. Wir hoffen, dass 1975, das Jahr der Frau, wenigstens dazu dienen wird, die Aufmerksamkeit auf die skandalöse Tatsache zu richten, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung unterjocht ist, weil sie nur aus Frauen besteht. Also genau, das ist eine Erklärung der MLM nach dieser Demonstration vom 13. Januar 1975. Am 25. April ist in Portugal das Recht auf freie Meinungsäußerung anerkannt worden. Bis gestern, Montag, den 13. Januar, haben alle Demonstrationen ohne Zwischenfälle in Ordnung und Respekt stattgefunden. Nichts ließ voraussehen, dass sich alles durch die einfache Tatsache ändern würde, dass die Demonstrationsteilnehmer zufällig 20 Frauen waren. Das ist jedoch, was geschehen ist. Gestern also, am Montag, den 13. Januar um 18 Uhr, als die Frauenbefreiungsbewegung sich anschickte, das Jahr der Frau, wie angekündigt, zu eröffnen, sind wir durch die Anwesenheit von mehreren tausend Männern überrascht worden, die uns sofort daran gehindert haben, unser Vorhaben durchzuführen. Sie haben uns in einer Orgie von Gewalt daran gehindert, gingen so weit, dass sie die Anwesenheit der Kinder vollkommen ignorierten, die ein Beweis unserer friedlichen Absichten waren und unseres Vertrauens in ein neues Portugal, wo jedem das Recht der freien Meinungsäußerung zustehen würde. Als wir es geschafft hatten, diese Kinder ihren Händen zu entreißen, gingen sie so weit zu versuchen, das Auto umzukippen, in dem wir sie in Sicherheit gebracht hatten und aus dem sie nur wieder heraus konnten, indem wir sie regelrecht schützten. Schlimmer noch, sie fingen an, uns zu schlagen, uns Fausthiebe und Fußtritte zu versetzen. Sie befummelten uns, schrien Obszönitäten. Noch schlimmer, sie machten ihren Hosenschlitz auf, holten ihren Schwanz raus, warfen Frauen in den Schlamm und zogen sie durch den Dreck, zogen ein 17-jähriges Mädchen vollständig aus und zerschlugen das Auto einer Frau der MLM. Das Jahr der Frau, von der UNO eingerichtet, wird auf der ganzen Welt gefeiert und das geschieht in Portugal. Was sind die Absichten dieser Tausenden von Männern, dass sie so ein reaktionäres Verhalten an den Tag legten? Manche von ihnen gehörten der Kommunistischen Partei an. Wir hoffen, und sei es nur, weil die Welt ihre Blicke auf Portugal gerichtet hält, dass die Regierung in der Lage sein wird, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass solche Situationen sich wiederholen. Und am 14. Januar 1975 schreibt das Movimento da Libertação das Mulheres: Die Mehrzahl der Zeitungen boykottiert uns vollständig. Aber alles wird veröffentlicht, wenn es sich um Angriffe gegen die Bewegung handelt. Alles, was zu unseren Gunsten spricht, alles, was zu unserer Verteidigung dienen kann, was wir sagen, alles das wird lediglich totgeschwiegen. Die Kritik, die ständig wiederkehrt, ist die, dass wir bürgerliche Frauen sind. Wir sind tatsächlich keine Proletarierinnen. Das bedeutet nicht, dass unsere Klassenlage bourgeois ist. Wir und die linksradikale Bewegungen. Im Allgemeinen sind uns die linksradikalen Bewegungen nie feindlich gesonnen. Die ML-Gruppen haben mit uns nie Kontakt aufgenommen, aber sie haben die Versammlungen der MLM nie gestört und haben nie was gegen uns gesagt. Es besteht zwischen ihnen und uns ein stillschweigendes Einverständnis. Die Anarchisten haben sich immer zu unseren Gunsten geäußert. Sie haben uns angeboten, ihre Räume mit uns zu teilen, sie leihen uns ihr Material. Sie nehmen immer an den Demonstrationen teil, die wir organisieren, und sind immer auf unserer Seite. Manche Organisationen behaupten, die Frauen könnten nicht befreit werden, bevor die Gesellschaft nicht befreit ist. Das ist ein trügerisches Argument, das uns trennt. Im Gegenteil, nur wenn die Frauen befreit sind, wird sich die Gesellschaft verwandeln können. Das Verhältnis zwischen der MLM und den anderen Bewegungen. Kaum hatten wir unsere ersten Schritte gemacht, als zahlreiche Bewegungen aus dem Ausland sofort mit uns in Kontakt traten und sich sehr begierig zeigten, über alles informiert zu werden, was hier geschieht. Die französische MLF, die holländische MLF sind mit uns in Verbindung getreten. Telegramme wurden uns aus New York geschickt von der Women's Liberation. Anders, aber nicht geringer. Wir kämpfen gegen ein ganzes System, gegen ein ganzes soziales Gerüst. Darum ist es nicht möglich, eine Definition des Feminismus zu geben. Nichts von dem, was jetzt existiert, gefällt uns. Wir wollen eine vollkommene Neugestaltung der Gesellschaft. Die Frauen sind nie wegen irgendeiner Sache um Rat gefragt worden. Sie haben zu nichts von dem beigetragen, was gemacht worden ist. Und alles ist falsch gemacht worden, weil es nur von einer Hälfte der Menschheit erdacht wurde. Wir sind sehr verschieden von den Männern, aber verschieden bedeutet nicht geringer. Wir sind nicht mit dem Mann identisch, weder physisch noch psychisch. Wir stellen die Frage, aus welchem Grund, im Namen wovon, schweigt die Hälfte der Menschheit? Im Namen wovon, weil wir mit einer Vagina und einem Uterus geboren sind, sollen wir zu Hause bleiben und sticken? Wer entscheidet darüber? Im Namen wovon ist die Hälfte der weiblichen Literatur im Laufe der Jahrhunderte verbrannt worden? In den Augen der Männer schwankt die Frau zwischen Mutter, Schwester, Jungfrau, Hausfee und Hure. Wenn eine Frau etwa Nein sagt, ist die sofortige Antwort Hure. Natürlich, wir dürfen in die Fabriken gehen, in die Hochschulen. Wir können die andere Hälfte des Mannes sein, seine Lebensgefährtin, mit ihm in den politischen Parteien aktiv mitarbeiten und den Männern den Kaffee servieren, während sie denken. Wir dürfen Flugblätter verteilen, uns abarbeiten bis zum Verrücktwerden. Aber all das hat nichts damit zu tun, eine politische Funktion zu haben. Das nennt man als Dienstmädchen fungieren. Die Frauenbefreiungsbewegung funktioniert nach Modellen, die sich von den üblichen ziemlich unterscheiden. Damit die Frauen vollkommen frei sind, zu kommen oder nicht, teilzunehmen, wenn sie Lust dazu haben, oder wegzugehen, wenn sie es für richtig halten, folgen wir nicht dem üblichen Schema mit Eintragungslisten und dem ganzen Krimskrams. Es fällt uns dadurch recht schwer zu sagen, wie viel wir ungefähr sind. Es gibt Frauen, die ab und zu kommen, es gibt welche, die woanders kleine Arbeitsgruppen gründen. Bei der Companhia Portuguesa gibt es eine feministische Gruppe. Darüber hinaus gibt es eine sehr große Zahl von Frauen, die mit uns einverstanden sind, aber nicht kommen können. Die MLM funktioniert auf die gleiche Weise wie die französische MLF. Es gibt mehrere Richtungen innerhalb der Bewegung. Zum Beispiel die Lesbierinnen, die sehr radikal sind, haben eine autonome Aktivität, gehören aber gleichzeitig unserer Bewegung an. Zwei große Tendenzen zeichnen sich ab. Die eine, mit reformistischem Einschlag, wird von älteren Frauen vertreten. Die andere, weitaus heftiger und radikaler, wird im Allgemeinen von den Jüngeren verfochten.